Wir sind live. Okay. Hallo zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Ich bin Leonid. Ich bin Gustavo. Und heute haben wir zwei liebe Gäste. Das ist Imp, hallo, der Übermensch. Und Dorian, der Übermensch. Das bin ich. Zwei liebe Übermenschen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, tun wir beide. Ich kann das nur bestätigen, was mein geschätzter Kollege da sagt. Gustavo, was möchten wir heute besprechen? Ja, also vorab natürlich vielen Dank an Dorian und Imp, dass sie Zeit gefunden haben, uns heute zu beglücken mit ihren Meinungen zu den Dokumentationen, die wir jetzt behandeln werden. Und zwar, wir werden zwei Dokumentationen behandeln aus den USA. Als erstes die Dokumentation aus dem Jahre 2011 unter dem Titel Misrepresentation. Die zweite Dokumentation aus dem Jahre 2015 mit dem Titel The Mask You Live In wird dann die nächste Dokumentation sein, oder die zweite Dokumentation, mit der uns wir uns heute beschäftigen werden. Beide Dokumentationen wurden geleitet, beziehungsweise die Regisseurin bei der Dokumentation war die Schauspielerin, US-amerikanische Schauspielerin Jennifer Newsom. Und wir würden dann am besten direkt anfangen mit der ersten Dokumentation, Misrepresentation. Aber bevor ich fortfahre, wollte ich natürlich auch sowohl Dorian als auch Imp die Möglichkeit geben, sich ein bisschen vorzustellen. Sie haben ja selbst jeweils einen eigenen Kanal, sie machen viele Videos zusammen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch kurz dann vorstellt, was macht ihr, wie würdet ihr euch einschätzen zu verschiedenen Themen, ihr könnt auch die Kanäle vorstellen, wie seid ihr politisch einzuordnen, was habt ihr sonst so für Interessen und was würdet ihr gern darüber hinaus noch an die Community des Kanals Smalltalkers dann noch sagen wollen? Okay, wer fängt an? Soll ich? Ja, mach mal. Ja, Dorian. Okay, also ich bin Dorian, der Überdude. Ich habe einen Kanal auf YouTube. Auf diesem mache ich Videos, vor allem mit Imp. Unser erfolgreichstes Format heißt Lösch dich, bei dem kritisieren wir Leute, die sich schleunigst aus dem Internet löschen sollten. Das waren bisher größtenteils Leute aus dem SJW-Bereich, aber auch KuchenTV, der einen sehr langen Hals hat. Und Bonklings, habe ich aber alleine gemacht. Okay, das ist zwar, also wir tauschen das so abwechselnd auf den Kanälen, also mal bei mir, mal bei ihm kommt Lösch dich. So privat habe ich in letzter Zeit viele Koranlesungen aufgenommen. Ich habe auch einige politische Dinge kritisiert, wie zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse oder die Reaktion auf die Wahlbeteiligung seitens der AfD-Wähler. Meine Interessen sind Singen, Schwimmen und Tanzen, so politisch, ich will die CDU. was lachst du? Ich auch. Er auch. Ich möchte noch meine Omi grüßen und den King Arschfick. Hab ich irgendeine von deinen Aufforderungen vergessen? Ansonsten muss es gewesen sein, ich möchte abgeben an meinen guten Freund und Angetrauten, den Imp. Ja, also wie mein Lebensgefährte gerade schon berichtet hat, machen wir YouTube-Videos, manchmal alleine, manchmal zusammen. Macht halt mehr Spaß, wenn man einen guten Freund an seiner Seite hat, der da mitmacht. Ich habe früher hauptsächlich irgendwelche Quatsch-Videos gemacht, Leute anders zusammengeschnitten, dass die witzige Dinge sagen. Dann haben wir irgendwann mal so ein Rap-Turnier mitgemacht. Man kennt uns so von hier und da. Dann haben wir uns auch mal ein bisschen mit einem sehr skurrilen Menschen aus Bayern beschäftigt. Ich glaube, die meisten wissen, wer gemeint ist. Und haben halt meistens einfach so das gemacht, wo wir halt so Lust drauf hatten. Und aktuell gibt es ja so seltsame Gestalten, die in der Politik und in der Gesellschaft auftreten, die in unserer Meinung nach viel zu großes Sprachrohr haben und an leicht beeinflussbare Leute Dinge predigen, die so einfach nicht stehen gelassen werden können. Da antworten wir dann auch manchmal und haben wir uns gedacht, hey, wir haben ja mit unseren Kanälen auch ein recht großes Sprachrohr. Das könnte man ja nutzen, um diesen Leuten mal zu sagen, dass sie doch einfach mal in die Einstellungen von YouTube gehen sollten und dann suchen sollten, wo da Kanal löschen steht und dann mal draufklicken. Also kann man vielleicht auch nochmal irgendwann ein Tutorial zu machen. Also sind zum Beispiel Leute wie Susie Grime oder Elliot Tender gemeint. Ich würde mich auch damit zufrieden geben, wenn sie sich nicht direkt löschen, sondern vielleicht irgendwie mal sagen, hey, ich habe da ein paar Dinge gesagt, das war ganz großer Bullshit, ich sehe jetzt ein, warum das mega bescheuert war. Ich sehe das nochmal ein bisschen anders und ja, wenn man die Möglichkeit hat, zu so vielen Personen zu sprechen und man vorher hat man halt irgendeinen Quatsch gemacht, aber dann nutzt man diese Sprache oder doch halt, wenn einen Dinge irgendwie beschäftigen und man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Menschen da sagen, ich antworte dem jetzt. Und ja, meine Vorlieben sind die gleichen wie von Dorian, plus Fahrradfahren, das mache ich auch ganz gerne. Und ja, ich grüße mich. Okay, perfekt. Dann also, das heißt, wir wollten das kurz machen, weil es gibt natürlich genau, es wird ganz oft genau von diesen Leuten thematisiert, die du gerade erwähnst, dass alle ihre Kritiker super rechts sind, weit so. Ach so, ja, stimmt, so die politische weit, Richtung, weit, ja. Weit, wie der nette Kollege von den Datteltätern sagte, ganz weit rechts. Ja, ganz rechts. Oder war für euch ganz... Ja. Ja, Dorian, noch eine kurze Nachfrage. Bin ich nicht. No, Spoiler Warning, ich bin nicht rechts. Ja. Dorian, noch eine kleine Nachfrage. Wer ist dieser Herr Arschfick? King. King, er ist sogar König. Oh. Den kennt man, wenn man Mitte der 90er Jahre in Berlin gewohnt hat und da den offenen Kanal geguckt hat. Der hat da manchmal angerufen. Verlustig. Oder halt später die YouTube-Aufzeichnung. Okay, gut, perfekt. Dann wissen wir bestens Bescheid über unsere Gäste. Und dann wollten wir... Was meinst du denn? Ich habe noch nicht gesagt, was ich wähle. Also ich wollte die christliche Mitte ganz gerne wählen, aber die gibt es leider nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt meistens in die Wahlkabine und gucke, wie viele Parteien da draufstehen und dann gehe ich auf random.org und lass mir eine Nummer geben und da mache ich dann Kreuz. Aber es gibt noch die Partei der bibeltreuen Christen. Ja, aber die sind mir zu lasch. Okay. Die sollen schon richtig Kreuzzüge machen. Perfekt, dann wollen wir loslegen, was meint ihr Leute? Wollen wir dann mit der ersten Doku anfangen? Das ist ja auch kleingemachte Gehen. Ah, jetzt hauen wir rein. Misrepresentation, das heißt also, da hat sich die Produktionsfirma des Dokumentation für erste Dokumentation wirklich ein schönes Wortspielchen einfallen lassen. Und wir werden dann uns kurz den Trailer anschauen, wenn es geht, von Misrepresentation, damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, worum es dort geht. Ja, also... Weil wir ein bisschen technische Probleme hatten, werde ich das jetzt anmachen. Ich habe hier eine Ausweichlösung gefunden mit Manycam. Mache ich das, stört euch nicht an dem Watermark, ging leider auf die Schnelle nicht besser. Und man kann mich dann nicht hören. Und ja, die anderen müssen auch, glaube ich, ihr Mikrofon muten, weil wenn ihr kurz was sagt, dann wird das Bild gewechselt. Oder ja, weiß ich nicht, ihr könnt das einfach muten oder irgendwas. Ich bin jetzt auch gemutet, weil ich das Mikro auf Manycam umstelle. Wir gucken das jetzt, bis gleich. Wartet ab, es fängt harmlos an, aber wird dann noch krasser. The media is the message and the messenger, and increasingly a powerful one. People learn more from media than any other single source of information. So if we want to understand what's going on in our society in the 21st century, we have to understand media. If you think about media and technology, they're delivering content that is shaping our society. They're shaping our politics, they're shaping our national discourse, and most of all, they're shaping our children's brains and lives and emotions. We estimate there's somewhere north of 1 billion people who use the internet every single day. That's just a reach that hasn't existed before in terms of media. Our kids today live on Facebook and cell phones. The diversity of the platforms means that those images are impacting your kid 24/7. And whatever restrictions existed when we were growing up, simply. Sorry? That their value, their worth, depends on that. And boys get the message that this is what's important about girls. We get it from advertising, we get it from films, we get it from television shows, video games, everywhere we look. So no matter what else a woman does, no matter what else her achievements, their value still depends on how they look. There is no appreciation for women intellectuals. It's all about the body, not about the brain. You all saw the famous photo from the weekend of Hillary looking so haggard and what, looking like 92 years old. Breast implants, did you have them or not? Because that's all over the internet about you in mainstream media. I think if you waterboarded Nancy Pelosi, she wouldn't admit to plastic surgery. The fact that media are so limiting and so derogatory to the most powerful women in the country, then what does it say about media's ability to take any woman in America seriously? You get a woman in the Oval Office, most powerful person in the world, what's the downside? You mean besides the PMS and the mood swings? The media treats women like and it's horrible, and it's like, I don't know how we survive it. I don't know how we rise above it. Media creates consciousness. And if what gets put out there that creates our consciousness is determined by men, we're not going to make any progress. An aspect of media literacy education that I think many people aren't aware of is the whole political economy of the media. Most media get their revenues from advertising. This is all about capitalism. The exploitation of women's bodies sells products, magazines, etc. This notion that these media companies are just giving us what the public wants. No, they're giving us what the media companies want, they're giving us what the advertisers want, and they're packaging it in such a way as to make it sound like it's our fault, and it's not. A lot of advertising is based on making people feel anxious and feeling insecure. The effect is primarily subconscious. It is very harmful, but for the most part, we're not really aware of that. As a culture, women are brought up to just be fundamentally insecure. I remember fifth grade, I was worrying about my weight, and now I'm in ninth grade, I'm still worrying about my weight. I have like close friends that like in between like break periods, they will go to the bathroom and put on like 10 pounds of makeup, you know, and you're at school to learn. In a world of a million channels, people try to do more shocking and shocking things to break through the clutter. They resort to violent images or sexually offensive images or demeaning images. It creates a climate in which there's widespread and increasing violence against women. When is it gonna be enough? We're socializing boys to believe that being a man means being powerful and in control. Ooh, la, la. Being smarter than women or better than women or our needs get met first in relationships with women, that's not genetically predestined, that's learned behavior. I definitely am not one to conform to the we need to be hyper-masculine and we need to be misogynistic stereotypes. And it really puts a lot of pressure on me when I have relatives who have grown up with this phenomenon who attempt to put me on that path, but I'm not ready for it. Little boys and little girls, when they're 7 years old, an equal number want to be president of the United States when they grow up. But then you ask the same question when they're 15, and you see this massive gap emerging. We're shortchanging voices that are urgently needed in public forums from ever getting to the table. If people knew that Cuba, China, Iraq, and Afghanistan have more women in government than the United States of America, that would get some people upset. No wonder we are in such trouble in this country. We've been choosing our national leadership from 6% of the country. As the most powerful country in the world, if you're not standing for the right values and for the right principles, that's a loss for the world. You can't be what you can't see. Growing up, there was nobody who looked like me on television. So I never dreamed that I could be on television. To see women leadership in reality and on the screen and television is huge for women, huge. I got cast in A League of Their Own, and I had 13 or 15-year-old girls coming up to me. Like, oh my God, you have no idea, that movie changed my life. I play sports because of that movie. And it really struck me how few opportunities we give women to have that kind of experience watching a movie. There is such a hunger among young women for mentorship. It is far overdue that we women say, "Hallelujah, sister, whatever gets you through, I'm there to support you." One of the things that really surprised me was the number of women in positions of power in television who reached out to me and said, "Can I take you out to breakfast? Can I take you out to lunch? Can I make sure that you have my phone number or my email address so that if anything comes up?" And it was definitely wasn't like the gender mafia going on in the media, but there was an overt effort to both welcome me and make me know that women who had gone before me, who had fought to get where they were both happy that I was there and wanted to be resources to me. And there's an expectation that I will be a resource to other women. We're creating new leaders, and they're going to not look like how they always did, an older white male. They're gonna look like a woman, and they're gonna look like people of color. And that is the true reflection of this country and of this world. The media can be an instrument of change. It can maintain the status quo and reflect the views of the society, or it can awaken people and change minds. It depends on who's piloting the plane. My heart keeps beating like a hammer. So, da bin ich wieder. Das war jetzt der Film, der ist jetzt fertig. Ich habe währenddessen einmal gemerkt, das Bild war anfangs gespiegelt und ich habe es dann repariert, oder? Weil, war das am Anfang gespiegelt bei euch oder am Ende? Weil ich habe gesehen, bei Google Hangout war es gespiegelt, ich habe es dann hinterher noch umgedreht. Okay, nein, es war am Anfang, glaube ich, nur. Okay, ja, gut. Aber, aber ich denke, dass man jetzt alles super sehen konnte, war super. Also, das heißt also, das waren so die Höhepunkte zusammengefasst. Und da gibt es einzelne Punkte, die ich gerne mit euch besprechen würde, weil sie eigentlich sich einfach inhaltlich ergeben. Ich denke, dass das Motto des Ganzen, dieser ganzen Dokumentation, das hat auch eine der Frauen im Gespräch gesagt, you can't be what you can't see. Das heißt also, du kannst nicht das sein, was du nicht selbst irgendwo anders wiedererkennst. Das heißt also, die Rolle der Medien, die Medien sozusagen geben vor, was wir sind oder was wir anstreben. Logischer Fehler, ne? Richtig. Das heißt also, ich denke, dass wir hier das auf dieses Motto uns erst einmal konzentrieren und dann vielleicht auch ein bisschen darüber reden, was ihr davon hält. Denn das ist ja das Ausschlaggebende in dieser Dokumentation. Die Medien geben vor, was wir sind und was wir anstreben. Das heißt also, wenn die Frauen, so der Tenor dieser ganzen Expertinnen, Schauspielerinnen, Politikerinnen, CEOs, weibliche CEOs, die dort dann befragt werden, wenn Frauen nicht andere erfolgreiche Frauen in den Medien sehen, sondern Playboy-Bunnies, tendieren sie nicht dazu, tatsächlich höhere Ziele anzustreben. Wie seht ihr das? Wie siehst du das, Imp? Also ich persönlich, ich kann mich da ja natürlich nicht reinversetzen, wie sich ein junges Mädchen fühlt, weil ich noch nie eins war. Aber generell, you can be what you can see ist, wie du gesagt hast, tendieren. Also ich denke mal, es gibt viele Leute, die sich von sowas beeinflussen lassen, dass die so Vorbilder brauchen. Aber auf alle Leute kann es logisch einfach schon gar nicht zutreffen, weil die ganze Gesellschaft und die ganze Welt sich halt mehrfach gewandelt hat. Und da wenn es das, es gab ja immer wieder Neuerungen. Und wenn man jetzt sagt, nee, es gibt keine Neuerungen, du kannst nur das machen, was vorher schon jemand anders gemacht hat, dann wären wir wahrscheinlich immer noch Einzeller. Also das geht einfach nicht. Aber ich glaube, ich sehe einfach, ich bin vielleicht sogar schon so ein Beispiel so einer Person, die die Geschlechterrollen gar nicht so stark wahrnimmt, weil ich kann auch eine Frau als Vorbild haben, wenn ich gut finde, was die macht, und eine Frau sehen und sagen, ihre Arbeit ist super, ich würde auch gerne sowas machen. Und ich bin jetzt auch ein bisschen älter schon, aber ich glaube, ich habe das früher schon so ähnlich gesehen. Und was ich bei diesem Film halt gefährlich fand, war, dass der teilweise Sachen angesprochen hat, die schon wirklich problematisch sind, aber das dann extrem aufgebauscht und überdramatisiert hat und vermischt hat mit Sachen, die halt absolut nicht okay sind. Zum Beispiel diesen Teil mit den mächtigen Frauen in der Politik. Das hat mich echt ein bisschen wütend gemacht, weil ich gesehen habe, welche Frauen sie da gezeigt haben. Und du kannst, oder dieser eine Typ, der da gesagt hat, es sollte uns irgendwie zu denken geben, dass im Iran und in China mehr Frauen in der Politik sind. Aber wenn du dir die Politik von denen anguckst, dann würde ich eher sagen, ich will mir die Politik nicht zum Vorbild nehmen. Kannst du mir nicht ein paar Länder nennen, die in Ordnung sind, wo das so ist? Also wir sollten uns nicht an der Politik des Irans orientieren und versuchen, den irgendwie nachzumachen. Also in den einen Punkt kann man natürlich sagen, okay, wir können mehr Frauen in die Politik nehmen, gar kein Problem, aber dann sollen das auch bitte Frauen sein, die ganz in Ordnung sind. Und die haben ja selber da gezeigt, wir brauchen hier in der amerikanischen Regierung mehr Frauen, und dann zeigen sie Condoleezza Rice und Hillary Clinton. Also die möchte ich nicht so gerne in der Politik. Wenn man das jetzt mit Deutschland vergleicht, würde ich auch nicht fordern, wir brauchen mehr Frauen in der Politik, guck mal Beatrix von Storch an oder so, weil von denen möchte ich bitte nicht noch mehr. Und das ist mir auch egal, welches Geschlecht die hatten. Gauland möchte ich auch nicht, dass es noch mehr gibt. Und was wurde noch gesagt? Dass man sich über Frauen in der Politik lustig macht. Aber wenn man aktuell mal eine Satire-Sendung sieht, ich glaube, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine deutsche Satire-Sendung gesehen habe, in der nicht Donald Trump vorkam, wo man sich über ihn lustig gemacht hat. Und auch sämtliche andere Präsidenten, die ich mitbekommen habe, also Obama, Bush und Bill Clinton, da wurde sich auch wirklich deutlich drüber lustig gemacht von vielen Leuten. Und das war jetzt nicht so, als wären die erhaben davon und als würde denen keiner irgendwie ihren Verstand absprechen oder sie als lächerliche Personen darstellen. Also du hast am Anfang einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das heißt also, du hast auch angesprochen, wenn wir tatsächlich immer als Mensch oder als Gattung bestrebt gewesen wären, immer nach Vorbildern Ausschau zu halten, wären wir immer noch Einzeller. Ja? Also ich fand das gut, weil das ja auch, weil du auch, wenn du das sagst, davon ausgehst, dass wir alle einen inneren Trieb haben, der unabhängig davon, was wir sehen, uns dennoch sozusagen pusht, was anderes womöglich zu werden als das, was wir sind. Das, was du da teilweise. Also natürlich kann man sich Vorbilder nehmen in bestimmten Bereichen, aber ich glaube, dass es nicht so viele Leute sind, die sich einfach eine Person nehmen und sagen, ich will genauso sein wie diese Person. Du kannst dir deine Vorbilder aus, jeder Mensch ist beeinflusst von Dingen, die auf ihn wirken. Ob das jetzt andere Personen sind, ob es Naturereignisse oder irgendwas sind, aber der Mensch nimmt ja schon wahr, was auf ihn wirkt, und das beeinflusst ihn. Aber das ist immer noch eine Vermischung von so vielen Sachen, die auf ihn einfließen, dass du nicht einfach dir so ein paar Vorbilder, Personen raussuchen kannst und sagen kannst, ich will genauso sein wie diese paar Leute. Du kannst ja zum Beispiel auch als Frau einen männlichen Politiker super finden und sagen, ich will genauso regieren wie er oder mich ins politische Geschehen einfinden, und dass man halt von so ein paar Fakten absieht. Du kannst ja auch Vorbilder haben, die in manchen Punkten komplett anders sind als du, und in manchen Punkten stimmst du mit ihnen überein. Also ich kann das zumindest, ich weiß nicht. Viele Leute können das, ein paar auch nicht. Ja, aber das heißt also im Grunde genommen, du hast auch schon einige andere Subpunkte genannt, die wir dann auch sicherlich noch zur Dokumentation ansprechen werden. Du hast auch indirekt diese Kritik White Privilege angesprochen mit der Satire. Es werden auch alte weiße Männer satirisch verpackt dann auch veräppelt. Das heißt also, wir kommen noch zu diesen Punkten. Du hast also sehr viele Unterpunkte genannt. Aber ich wollte dann noch Dorian fragen. Dorian, wie siehst du das? Wie siehst du der Rolle der Medien? Wie siehst du jetzt in Bezug auf die Sexualisierung der Frau? Ist es wirklich etwas, was sich ausschließlich aus den Medien gegeben hat? Ist es überhaupt so, dass es eine massive Sexualisierung gegeben hat? Oder was würdest du in Bezug auf, weil das ist ja der Hauptkritikpunkt, Frauen werden zu Barbies gemacht, die nichts mehr anstreben. Stimmst du da der Dokumentation zu? Ich würde da zunächst mal sagen, dass die Dokumentation nicht nur davon ausgeht, sondern mehr oder weniger als Fakt behauptet, dass die Medien machen da ihr Ding und beeinflussen damit uns Menschen dazu, dass wir zu bestimmten Arten von Menschen werden. Und im Zusammenhang wird von diesem Film dann auch gesagt, hier die Medien, wer kontrolliert die Medien? Ja, das sind hier die alten weißen Männer. Und die machen nicht das, was wir wollen, sondern die machen das, was sie wollen. Und das ist natürlich hier, die Frauen sexualisieren und so weiter, was natürlich, so weißt du, wenn du mal darüber nachdenkst, was so die Motivation von steinreichen Geschäftsmännern sind, dann ist es nicht so, dass in so einem großen schwarzen Hochhaus oben in der obersten Etage an so einem großen Marmortisch die obersten Vertreter des Patriarchats sitzen und so bei Donnergrollen darüber beraten, wie sie jetzt die Frauen wieder unterdrücken können, sondern es ist doch ganz einfach so, wie bei allen Dingen, bei denen sowas kritisiert wird, so dass große Konzerne ihren Gewinn maximieren wollen. Und wenn die ihren Gewinn maximieren wollen, dann verwenden sie Strategien, die ihnen dabei helfen, möglichst viel Produkt loszuwerden, da dass möglichst viele Leute ihre Filme angucken und so weiter und so fort. Das ist doch alles, worum es denen geht. Das sind doch keine Patriarchen, die als oberstes Ziel haben, die Frauen zu unterdrücken. Was ist denn das für eine Weltvorstellung? Das finde ich wirklich so auf den ersten Blick, ja, meinetwegen, aber wenn man da auch nur einmal so einen Schritt weiter denkt, müsste einem eigentlich auffallen, dass das nicht so ganz aufgeht, dass das nicht so viel Sinn ergibt. Und von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass so Menschen in gewisser Weise schon von den Medien beeinflusst werden, aber ich würde schon eher sagen, dass die Medien sich eher Dinge bedienen, von denen sie halt wissen, die funktionieren. So, wenn das nicht irgendwie bei der Bevölkerung ankäme, dass nackte Frauen sich in Musikvideos räkeln beispielsweise oder generell wie Frauen dargestellt sind, wenn sich das nicht verkaufen würde, dann könnte man dadurch ja sehen, dass die Leute das auch nicht sehen wollen. Aber die gehen ja davon aus, dass die Leute dadurch erst geprägt werden. Und es, wo soll man da ansetzen? So, man kann ja nicht sagen, die Leute konsumieren die Medien und werden dann irgendwie zu diesen bösen Menschen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die Frauen missachten oder Frauen werden dadurch dann zu dummen Barbie-Puppen oder so. Also ich kann schon mir vorstellen, dass es da gewisse wechselseitige Beziehungen gibt, aber ich finde es sehr leichtsinnig, davon auszugehen, dass es wirklich nur so ist, dass die Patriarchen die Medien derartig gestalten, um halt diese Wirkung bei der Bevölkerung zu erzielen. Ja, du hast halt einen sehr, sehr interessanten Punkt angesprochen und mit diesem Schlagwort Patriarchat. Das heißt, das ist ja auch etwas, was in bestimmten Kreisen immer wieder als Argument vorgetragen wird. Das sei alles eine versteckte Agenda. Das heißt also, es geht jetzt darum, nur partiell die Bevölkerung sozusagen an Macht teilhaben zu lassen, und zwar eine ganz bestimmte Gruppe, die bestimmte ethnische, bestimmte sexuelle Charakteristika aufweist. Also sagen wir es einfach, das heißt also alte weiße Männer. Und das wird dann auch im Trailer angesprochen von Rocio Dawson, das heißt also die Schauspielerin, die sagt, es wird langsam Zeit, dass alles, die Politik, die Wirtschaft und alles, was tatsächlich ausschlaggebend ist für das Bild der Frau und der Gesellschaft als Gesamtkonzept, vielfältiger wird. Und da hat sie nicht nur die Frauen reingepackt, sondern auch die Minderheiten. Das heißt also, hier geht es auch um das Konstrukt White Privilege. Und wie, Du hast ja angedeutet, ein bisschen so, es ist die Wahrnehmung, es klingt ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Ja, also man konstruiert hier eine Gruppe von Männern, weißen Männern, alten weißen Männern. Du hast es auch die Metapher benutzt mit dem Hochhaus. Ja, also in der obersten Etage sitzen sie da verschwörend an einem Marmortisch und kreieren sich die Welt, wie sie wollen, indem sie die Medien als Instrument nutzen. Das heißt also, du siehst es, ich sehe es, glaube ich, ähnlich wie du, weil ich denke, dass das Ganze auf den wirtschaftlichen Aspekt faktisch hinausläuft, nämlich was verkauft sich am besten und wie verkaufe ich es am besten. Es gibt dann vielleicht dann auch eine Wechselwirkung, die du dann auch gesehen hast, aber ich tendiere ja in deine Richtung und ich wollte dann auch Leonid fragen. Siehst du das auch so oder siehst du dann tatsächlich eher den wirtschaftlichen Aspekt vordergründig in Bezug auch auf die Wirkung der Medien und das, wie die Medien sozusagen sich ihre Produkte gestalten? Oder siehst du da vielleicht doch irgendwo einen Marmortisch mit irgendwelchen Patriarchen, die eine Agenda durchführen, um sich an der Macht zu halten, politisch und ökonomisch? Ich glaube, ich muss Dorian zustimmen, gibt es keine Verschwörung. Es geht um die Medienkonzerne, um das Geldverdienen. Und die Konzerne wissen, dass Sex sells. Und deswegen versuchen sie damit, ihre Produkte möglichst teuer und möglichst viel zu verkaufen. Man muss auch dabei sagen, dass es irgendwie auch in der Gesellschaft Veränderungen gibt und das, was sich vor 50 Jahren verkaufen ließ, in den 50er, 60er, funktioniert jetzt nicht mehr. Die Frauen sind seitdem tatsächlich viel unabhängiger, emanzipierter geworden und deswegen sind die Medien auch nicht so wie heutzutage nicht wie in den 50er, 60er. Das heißt, ich glaube, die Medien folgen schon diesem Trend, Feminismus, sexuelle Revolution und so weiter und müssen sich dann auch anpassen. Deswegen werden sie auch, ich muss auch sagen, dass sie halt im Laufe dieser Zeit auch, sag mal so, demokratischer geworden und ausgeglichener geworden. Und wenn wir jetzt auch sehen, wie zum Beispiel in Amerika sich die Kanäle unterscheiden, wie zum Fox, NBC oder ABC, da sehen wir auch unterschiedliche Frauenbilder, die Moderatoren sehen anders aus. Das heißt, das bestätigt auch, dass es eher um die Wirtschaft geht. Und wenn die Sender sehen, okay, vielleicht so Frauen in Bikinis verkaufen sie, werden nicht mehr so gut verkauft wie früher, so lassen sich nicht so gut verkaufen, dann ändern sie was. Wie gesagt, es geht darum, was ankommt. Was, okay. Was das Publikum sehen möchte. Okay, eine Frage an Imp, wie siehst du das in Bezug auf USA, Europa? Gibt es da Unterschiede? Würdest du sagen, dass diese Dokumentation auch nur ansatzweise für uns in Europa auch die Realität widerspiegelt, Probleme darstellt, die für uns von Relevanz sind? Oder können wir schon irgendwie sagen, in diesem Falle, okay, gut, das ist schön zu wissen, was in den USA passiert, aber das entspricht nicht unserer gesellschaftlichen Realität? Also ich glaube schon, Deutschland ist schon stark beeinflusst von Amerika. Man sieht das ja, sehr große Teile unserer Kultur, die Filme, die Musik und alles, Klamotten und so weiter, die ganzen Sachen, die wir konsumieren, ein großer Teil davon kommt auch aus Amerika, also beeinflusst uns das schon. Aber es gibt auch noch starke Unterschiede. Wenn man zum Beispiel diese Reality-Shows sieht, zum Beispiel, das ist natürlich alles überzeichnet, da sucht man sich krasse Beispiele raus, aber da sind schon Leute oft vertreten, wo du dir denkst, ich habe noch nie so jemanden so in der Form kennengelernt. Leute, die in die Tendenz gehen schon, aber also das ist dann doch schon alles oft ein bisschen größer und ein bisschen krasser. Die Gegenseite allerdings auch. Also das zieht ja immer mit sich, dass es da auch so Gegenbewegungen gibt. Aber was ich interessant fand, war, dass ich jetzt häufig sowas gesehen habe, wo gesagt wurde, die Frau wird falsch repräsentiert und kriegt in den Medien ein Bild vermittelt, damit kann sich können sich die meisten Mädchen nicht identifizieren. Aber wenn ich zum Beispiel in die Medien gucke und mir so einen Actionfilm angucke, ich fühle mich auch nicht repräsentiert von einem Bruce Willis, der irgendwie zig Leute abknallt und alles explodiert und so. Das mache ich ja auch nicht, sowas. Und ja, so sexualisierte Werbung, natürlich nervt mich auch, das überall zu sehen, dass du denkst, ja, muss das schon wieder sein, dass ihr, also, weil wenn man jetzt ein Bikini verkaufen will, dann ist es halt klar, dass da eine Frau in einem Bikini drauf ist auf dem Plakat, aber man sieht das ja auch oft, dass die wollen irgendwie ein Auto verkaufen oder so und da steht eine nackte Frau neben, aber, ne, und die hat da ja eigentlich gar nichts mit zu tun und man versucht dann, das damit irgendwie ein bisschen zu pushen, aber andersrum sehe ich das ja auch oft, dass es, kennt vielleicht die bekannte Marke Hollister oder so, da sieht man oft Leute in der Stadt rumlaufen mit so einer Tüte, da ist dann auch immer so ein nackter, muskulöser Typ drauf und also Männer werden auch teilweise sexualisiert, vielleicht nicht so oft, wahrscheinlich, weil es nicht so viele Leute kaufen wollen, aber es wird oft so ein bisschen einseitig dargestellt und ich finde halt, also ich nehme jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel vorweg, gucken danach ja noch einen Film an, aber ich finde, der Fokus liegt irgendwie viel zu stark darauf. Die Frauen werden hier nicht richtig repräsentiert, aber es gibt ja wohl auch mehr als zwei Typen von Menschen. Es gibt ja nicht nur Männer und Frauen. Und ich persönlich fühle mich von einem Donald Trump auch nicht repräsentiert, auch wenn der einen Penis hat und ich auch. Das ist ja nicht das Einzige, was uns auszeichnet. Trotzdem gibt es da doch deutliche Differenzen und ich nehme ihn mir nicht als Vorbild, obwohl er ein Mann ist. Und genauso geht es mir mit den meisten Politikern. Und es wird ja auch immer so ein Bild vermittelt, wie die Frau kann nur was erreichen, wenn sie hübsch ist. Aber ich meine, guck dir unsere Bundeskanzlerin an, ich finde sie jetzt nicht besonders hübsch und die hat ja schon was erreicht. So. Und die eben gezeigten Condoleezza Rice und Hillary Clinton, also ich finde die auch nicht attraktiv. Ich weiß nicht, wer die hübsch findet, aber es ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Aber ich wage mal zu behaupten, dass die nicht unbedingt so das gängige Sexsymbol ist, was die alle Leute im Bikini sehen wollen. Und es gibt natürlich auch so Leute, so Chefs oder meinetwegen Leute, die im Vorstand einer Partei sind, wo jemand reingeht und ist schwarz, eine Frau oder irgendwas und dann wird abgestimmt und ein paar Leute wollen diese Person nicht nominieren oder einstellen, weil schwarz, Frau, irgendwas. Aber ich glaube, dass das wirklich weit weniger sind, als uns hier erzählt wird. Hier wird, ich glaube, hier wird wirklich maßlos übertrieben. Also ich will nicht abstreiten, dass es das gibt. Natürlich, man trifft ja öfter mal solche Männer, die wirklich so macho sind und sagen, ach, eine Frau, die kann das doch gar nicht und so weiter. Aber ich denke mal, dass die Menschheit da schon wirklich deutlich weiter ist und dass nicht so viele Männer sind, wie man uns gerne mal verkaufen möchte. Okay, du hast ja auch ein Thema angesprochen, auch mit den Politikerinnen, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Etwas, was dann auch in der Doku kommentiert wird, ist halt, dass Frauen unterrepräsentiert sind in politischen Institutionen in den USA. Deswegen, also das ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen Europa und den USA. Ich glaube, da sieht es in den USA bedeutend schlecht aus im Verhältnis. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber ja, könnte stimmen. Ja, also zum Beispiel ist es so, dass auch in der Dokumentation erwähnt wird, dass es mehrere tausend Gouverneure im Laufe der Geschichte der Vereinigten Staaten zustande gekommen sind im Rahmen ihrer entsprechenden Amtsperioden, aber insgesamt nur 34 Gouverneurinnen und es gab noch keine, das wird auch natürlich in der Doku erwähnt, keinen weiblichen Staatsoberhaupt in den Vereinigten Staaten. Damit hat ja Hillary auch sehr stark geworben, endlich eine Frau. Ja, aber das war ja auch echt schlimm, ne? Also ich fand es natürlich, es hat ja gleichzeitig auch Jill Stein kandidiert, mit der hätte ich mich als Präsident mehr abfinden können als mit Hillary oder Trump. Also die finde ich besser als beide von denen. Ja. Aber die ist halt in der falschen Partei gewesen, die hat keine Chance gehabt. Aber das hat, das war bei Merkel auch oft so. Ich habe auch hier, als Merkel gewählt wurde damals, da war ich noch bedeutend jünger, aber ich erinnere mich noch, da haben auch Leute, Bekannte meiner Mutter und so, irgendwelche Erwachsenen gesagt, ja, ich finde das gut, dass jetzt mal eine Frau Kanzler ist. Aber das sollte ja nicht der Wahlslogan sein. Die sollte ja eine gute Politik machen. Und das ist mir wirklich ziemlich egal, wer die gute Politik macht, solange er das tut. Der kann schwarz, Frau, trans, behindert oder irgendwas sein. Der soll halt der soll halt nicht sagen, ich würde gerne einen Krieg mit Russland anfangen und ich habe eine Atombombe. Also dann wähle ich die Person nicht. Auch wenn es eine Frau ist, das sollte dann schon hinten anstehen. Okay, du hast auch erwähnt, im Trailer genauso wie auch in der Doku selbst wird ja auch erwähnt, es gibt mehr Frauen in den Institutionen in Iran und in China, aber dass das jetzt nichts aussagt zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. Dorian, wie siehst du das in Bezug auch auf den Vergleich Europa-USA? Kannst du noch kurz was sagen? Natürlich. Ich höre das nämlich häufiger. Und ich habe da ein Beispiel gehört von jemandem aus der Piratenpartei. Ich weiß nicht, ob er da noch ist. Da gibt es den Herrn Christoph Reichert. Das ist so ein Mann, der behauptet hat, eine Frau zu sein, während er einen Vollbart getragen hat. Und er hat unter anderem in dem Interview gesagt, ich glaube, es war auch der Iran, der meinte, die Transsexuellen haben in Deutschland weniger Rechte oder werden schlechter behandelt als im Iran. Und ich glaube, da wird einfach massiv übertrieben. Der kann gerne mal mit seinem Kleid geschminkt in den Iran fahren und gucken, wie die Leute reagieren. Und sehen, ob der Parlamentarier wird. Ja, also ich finde das halt krass, wie man hier die ganze Zeit dann das an irgendeiner Kleinigkeit festmacht und dann sagt, ja, die haben da bessere Rechte oder da sind irgendwie mehr. Und ich glaube, da wird viel, viel gemogelt und irgendwas zurechtgeschoben, weil gesellschaftlich ist eine Frau im Iran oder in Saudi-Arabien oder so, da hat die nicht wirklich viel zu sagen. Also zumindest weniger als bei uns. Das heißt also, ja, das ist auch ein wenig manipulativ, damit ich deine Ansicht, wenn man sich nur eine Facette nimmt, um das Ganze dann in einer gesamtgesellschaftlichen Kritik einer anderen Gesellschaft einzubringen. In China gibt es mehr Frauen im Parlament. Ja gut, aber was ist das Parlament in China institutionell? Ist das Parlament auch einfach größer? Oder hat überhaupt keine Partizipationsmöglichkeiten, sondern ist nur Dekoration. Wir haben ja nicht gesagt, welches Amt die haben. Die haben nicht gesagt, ob es prozentual oder von der Menge her mehr sind. Wenn das Parlament dreimal so groß ist, dann sind halt auch mehr Frauen drin, natürlich, auch wenn es prozentual natürlich weniger sein könnten. Oder irgendein Präsident steckt halt seine Tochter und seine Frau in irgendwelche Positionen und die sagen dann, was er sagt und so weiter. Ne? Das weiß man ja alles nicht. Da sind so viele Unklarheiten, da müsste man schon mal das irgendwie genauer analysieren. Das sieht halt aus, als ob man einfach so sich wieder die Zahlen rausgepickt hat, die plakativ schön aussehen für die eigene Agenda. Aber Dorian, was sagst du denn jetzt im Verhältnis auch die Geschlechterrolle im politischen Diskurs? Siehst du den Unterschied USA-Deutschland? Meinst du, dass zum Beispiel einer Politikerin in Europa, so wie es im Trailer gezeigt worden ist, in den USA, hier in Deutschland oder in Schweden oder in England gefragt worden wäre, was ist denn nun, sprechen Sie Tacheles, haben Sie Silikon in den Brüsten? Das ist schon ein ganz massiver Teil der amerikanischen Kultur. So, wenn du dir anguckst, was da im Fernsehen läuft, ist das ja so was völlig anderes als hier. Also klar, wir haben auch so unsere Sender, beziehungsweise ich komme mir ein bisschen blöd vor, über das Fernsehen zu reden, weil wer so aus der heutigen Generation guckt noch Fernsehen? Also Holger Kreimer, ja. Ja, okay. der darf das aber. So klar, wir haben RTL und RTL 2 und RTL sowieso. Und das ist halt schon arg behindert. Also ich kann mir das nicht angucken, ohne dass in meinem Gehirn so Zucken anfängt, aber so in Amerika ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer mit dem Scheiß, der da im Fernsehen läuft. Und weißt du, so hierzulande gab es nicht letztens erst so einen Aufschrei, weil irgendeine Politikerin hübsch genannt wurde oder so? Ja, genau, das war in Berlin. Das war, wie heißt sie, Hibbli, nicht wahr? Das ist die Staatssekretärin von Merkel, oder? Nein, sie ist, glaube ich, in Berlin hat sie ein Amt inne. Sie ist, glaube ich, für den Bereich Kultur und Integration. Ich weiß, aber jedenfalls arbeitet sie für die Berliner Landesregierung, soweit ich weiß. Aber die ist auch irgendwie, die ist in der SPD, glaube ich, aber die sind Sozialdemokratin, ja. Aber Thilo Jung geht doch regelmäßig dahin und redet mit Merkels, der war der Staatssekretär, oder wie heißt der? Also zu dem Zeitpunkt war sie, glaube ich, im Auswärtigen Amt. Und ja, aber sie saß da ja auch mal daneben. Sie war ja auch an die Regierungssprecher. Ich hab, hat das auf die Schnauze. Sorry, was? Dein Mikrofon hört sich ein bisschen... Ah, verdammt, warte mal. Also Dorian, du sagst dann auch, gut, das ist dann, also, denn man muss ja auch bedenken, man hört dich, sag mal was, vielleicht... Klingt das Mikrofon wieder gut? Ja, super. Okay. Ja, Dorian, du sagst ja auch Phänomen Fernsehen, es ist aber auch so leider, dass demografisch die Bevölkerung in Westeuropa und in den USA eher dazu tendiert, dass die Personen, zumindest numerisch, die noch zu der Generation gehören oder zu den Generationen, für die Fernsehen schon ein wichtiges Medium ist, nach wie vor noch eine Bevölkerungsmehrheit darstellen. Das heißt also, du sagst aber dennoch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis tatsächlich dieses Medium sowohl in Europa als auch in den USA in Bezug auf die politische Bildung keine Rolle mehr spielt. Also ich kann das natürlich so... Ich habe da keine, du hast ja gerade Zahlen genannt oder zumindest Fakten, die ich dir jetzt einfach mal glauben werde, weil ich davon ausgehe, dass du keinen Scheiß erzählst. Aber so, okay, wenn ich mein persönliches Umfeld angucke, guckt halt von denen so null Personen, von denen gucken Fernsehen. Ich habe halt, also es ist auch nicht nur mein Gefühl, sondern ich lese das ja viel häufiger, dass so generell Interesse an Fernsehen durch das große Aufkommen des Internets und so Streaming-Seiten wie Netflix und dergleichen, das Fernsehen halt immer mehr an Macht verliert, wohingegen so in meiner Jugend war Fernsehen halt noch echt eine richtig große Instanz, auch für mich selber. Aber so insgesamt denke ich schon, dass das Fernsehen, dass das halt irgendwann echt nicht mehr so eine Rolle spielen wird oder halt so komplett aufs Internet umverlagert werden wird. Das ist das Gleiche wie beim Radio wahrscheinlich, ne? Das machen noch so ein paar Leute so nebenbei, aber es wird immer weniger. Und ja, schon so an Gyms oder so. Wichtigen Aspekt, Dorian, weil das spiegelt, also jetzt, wir sprachen auch indirekt über über das Frauenbild, das tatsächlich dann auch vermarktet wird. Und da gibt es ja auch im dritte Welle Feminismus, auch hier in Europa, dieses Schlagwort der Rape Culture. Das heißt, dass das Bild der Frau sich dahingehend auswirkt, dass indirekt oder gar bewusst Gewalt gegen die Frau auf irgendeine Art und Weise legitimiert wird. Siehst du da Unterschiede zwischen den USA und Europa oder speziell Deutschland? Oder hältst du das Konzept von Rape Culture an sich für überholt oder nicht der Realität entsprechend? Nee, Rape Culture ist generell, das ist nicht überholt, weil so wirklich... Also ich will nicht sagen, das gab es nie, so vielleicht in der Steinzeit oder so. Das gibt es doch immer noch in anderen Ländern. Also Saudi-Arabien, ja, würde ich schon behaupten, dass die so eine Art Rape-Culture haben, oder? Ja, das ist, wenn ich Steinzeit erwähne, ist Saudi-Arabien ja auch gut thematisch passend. Aber so hier in der westlichen Welt, wenn Leute von Rape-Culture reden, dann verstehe ich immer nicht so ganz, in was für einer Realität diese Menschen überhaupt leben, weil... Wenn man sich mal anguckt, was alleine eine Vergewaltigungsanschuldigung für eine Person bedeutet, da reicht es ja aus, dass jemand sagt, du hast mich vergewaltigt, so Stichwort Kachelmann, und die Karriere ist gelaufen. Der Typ hat so mehr oder weniger Berufsverbot von seinen ehemaligen Arbeitgebern bekommen, obwohl nachgewiesen wurde, dass er unschuldig ist. So einfach nur, weil behauptet wurde, dass er jemanden vergewaltigt hat. Und ich weiß nicht, wie man davon ausgehen kann, dass in einer sogenannten Rape-Culture, in der es aus welchen Gründen auch immer von Leuten als okay aufgefasst wird, Leute, also Frauen, zu vergewaltigen, wenn dann sowas passiert. Es geht doch nicht zusammen. So normalerweise, wenn aufgekommen wäre hier, der hat angeblich seine Frau vergewaltigt, hätte der auch High Five bekommen müssen von allen Patriarchen dieser Gesellschaft. Weil es ist ja faktisch nicht der Fall. Ich glaube, dass es das, dass das auch wieder so ein Ding bei älteren Leuten ist, weil ich habe da auch mal mit meiner Mutter drüber gesprochen und die meinte, dass es in ihrer Jugendzeit so in den 70ern wohl wirklich teilweise so war, dass Frauen sich darüber beklagt haben und irgendwie zur Polizei gegangen sind oder so und dann halt nicht ganz für voll genommen wurden. Aber ich glaube, das ist ein Relikt aus einer früheren Zeit, was jetzt nicht mehr so wirklich so stattfindet. Also die hat natürlich trotzdem Anzeige erstatten können, aber ich glaube früher, besonders zu einer Zeit, wo wir wahrscheinlich alle noch nicht gelebt haben oder ihr vielleicht schon, weiß ich ja nicht, wie alt ihr seid, aber wart ihr vielleicht Kinder, ja, war das wirklich, glaube ich, teilweise so, dass da halt Polizisten oder so waren, die dich halt nicht ganz für voll genommen haben. Aber ich denke mal, das ist jetzt in unserer heutigen Zeit, vor allem auch ne, hier in unserer Gegend, ich weiß jetzt nicht, Amerika, darüber weiß ich jetzt nicht so viel. Da gibt es sicher auch den ein oder anderen Wachtmeister, der da halt irgendwie sitzt und die Frau, die da ankommt, nicht ernst nimmt. Aber ich denke mal nicht, dass es so viele sind, dass du gar keine Chance hast. Dann kannst du halt, wenn da wirklich so ein Arschloch-Polizist sitzt, der dann sagt, ja, kann ja jeder sagen, dann gehst du halt zu einem anderen. Also ich denke mal, dass es wieder so ein Thema ist. Es gibt diese Leute, aber es ist nicht die ganze Kultur. Das ist, ist Quatsch. Okay, Leute, ich wollte dann noch, es gab noch einen interessanten Aspekt, den ich jetzt noch so als anekdotisch hineinwerfe. Das war etwas, was ich interessant fand, was ich vorher nicht gewusst habe, bevor wir dann sozusagen zur nächsten Doku kommen. Und zwar habe ich auch über die Doku auch etwas, sagen wir mal, Interessantes erfahren. Und zwar, dass es in den Vereinigten Staaten es keine bezahlte Elternzeit gibt. Das ist auch etwas, was für uns in Europa, oder zumindest in Westeuropa, vollkommen unverständlich ist. Aber die haben ja sehr viel in der Richtung nicht. Krankenversicherung war ja auch ein Riesenthema. Absolut. Arbeitslosengeld haben die auch nicht so wirklich gehabt, die meiste Zeit, oder? Also du bist in Amerika, glaube ich, ziemlich am Arsch, wenn du arm und arbeitslos bist oder wenn du halt ein Kind kriegst und halt nicht zur Arbeit gehen kannst. Das ist aber mit sehr vielen Sachen so, ne? Da hast du. Die scheißen also ja generell schon, so auf die Leute. Also es ist, also ich meine, klar, natürlich, da gibt es überhaupt kein Sicherheitsnetz. Wenn man durchfällt, dann fällt man durch und dann schläft man im Wagen. Ich habe, also da gibt es ja diese berühmten Image, also Bilder von Menschen, die sozusagen im Auto Gardinen haben, weil sie faktisch im Auto wohnen. Aber gut, ich hoffe, ihr seid einverstanden, wenn wir dann zur nächsten Doku kommen, oder wollt ihr noch was zur ersten Doku sagen? Ich wollte noch, bevor ich es vergesse, was Allgemeines sagen, was mir in letzter Zeit sehr oft aufgefallen ist, weil ich auch viel englischsprachiges YouTube geguckt habe, dass ich habe das Gefühl, die Extreme sind in alle Richtungen weiter verbreitet. Also es gibt da natürlich diese richtig, richtig krassen Sachen, wo du wirklich schockiert bist, dass sowas gemacht wird, auch durch andere Medien. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, bei BBC Digital Blackfacing oder Dear White People von MTV und sowas, Fragen von Frauen an Männer und so weiter, ne? Oder hier diesen relativ großen YouTuber, dessen Kanalkonzept ist quasi, war seine Kinder zu misshandeln und sowas. Also, da siehst du halt diese richtig krassen Abgründe, aber gleichzeitig siehst du auch richtig, richtig gute Sachen, wo du dich halt fragst, warum haben wir sowas nicht? Also ich glaube einfach, weil das ist größer, man kann besser Geld verdienen, weil eine größere Zielgruppe das gucken kann und es gibt da in alle Richtungen mehr. Also wenn man da Cherrypicking betreibt, dann könntest du sagen, Amerika bestes Land, alles ist super da, oder es ist irgendwie die Hölle und alles ist scheiße. Also man hat da im Vergleich zu Deutschland immer ein sehr, sehr großes Auswahlspektrum, wo auch die Extreme weiter verbreitet sind. Absolut. Ich als Lateinamerikaner gebe dir vollkommen recht. Okay. Okay, dann kommen wir dann wenn ihr einverstanden seid, zur zweiten Doku. Das heißt auch, wie anfangs erwähnt, es geht jetzt hier aber nicht um Frauen, sondern es geht um Männlichkeit, und zwar unter dem Titel The Mask You Live In. Behandelt man das Thema der Erziehung von jungen Männern und Jungs und wie sich dann althergebrachte Erziehungsmuster dahingehend auswirken, dass sie tatsächlich gewaltbereiter sind gegen sich selbst und andere, dass schwere psychische Schäden entstehen und Verhaltensstörungen, und das alles wird dann sozusagen sehr stark reduziert auch auf althergebrachte Erziehungsmuster, die es zu überwinden gilt zugunsten einer etwas emotionaleren Erziehungsmethode, also unter stärkerer Einbeziehung der Gefühlswelt des Kindes und so weiter und so fort. Das heißt also, es geht dann hier um diese zweite Dokumentation, gleiche Regisseurin, Jennifer Newsom, aus dem Jahr 2015 aus den USA. Und wir greifen wieder auf deine technischen Fähigkeiten jetzt zurück, um vielleicht dann noch den Trailer kurz zu sehen. Okay, das heißt, geht los. Stop crying. Stop with the tears. Don't cry. Pick yourself up. Stop with the emotions. Don't be a pussy. No, nobody disrespect you. Be cool and be kind of a dick. Always keep your mouth. Nobody likes a tattletale. Bros come before hoes. Don't let your woman run your you life. You a bitch. What a fag. Get laid. Do something. Be a man. Be a man. Grow some balls. The three most destructive words that every man receives when he's a boy is when he's told to be a man. We've constructed an idea of masculinity in the United States that doesn't give young boys a way to feel secure in their masculinity, so we make them go prove it all the time. Within their peer group culture, each of them is posturing based on how the other boys are posturing, and what they end up missing is what they each really want, which is just that closeness. In good times, guys are like really close to each other, but when things get a little bit worse, you're on your own. From middle school, I had four really close friends. Once I kind of went into high school, I struggle finding people I can talk to because I feel like I'm not supposed to get help. Our kids get up every morning. They have to prepare their mask for how they're gonna walk to school. A lot of our students don't know how to take the mask off. What is it you don't let people see? Almost 90% of you have pain and anger on the back of that paper. If you never cry, then you have all these feelings stuffed up inside of you, and then you can't get them out. They really buy into a culture that doesn't value what we've feminized. If we're in a culture that doesn't value caring, doesn't value relationships, doesn't value empathy, you are going to have boys and girls, men and women, go crazy. I had anger issues in high school. I felt like an outcast. I've been suspended at least once every year I was here. We would just look for trouble and just like try to fight. Boys are more likely to act out. They're more likely to become aggressive. Most people miss that as depression or see it as a conduct disorder or just a bad kid. I felt like just giving up on life. You know, I just had suicide thoughts in my head at sixth grade. I felt alone for a long time. And I actually thought about killing myself. Whether it's homicidal violence or suicidal violence, people resort to such desperate behavior only when they are feeling shamed and humiliated, or feel they would be if they didn't prove that they were real men. If you're told from day one, don't let nobody disrespect you, and this is the way you handle it as a man, respect is linked to violence. If I can man up, why step down from that? You feel me? It's like instinct. So man up! Man up! Man up! Man up! Throw some fucking balls! Act like a man! Be a man! Be a man! For my kids, I was gonna end this hyper-masculine narrative here. Okay, das war dann der Trailer zur zweiten Doku. Wie ihr gesehen habt, hier geht es um Erziehung, was ist ein Mann, wie werden Männer erzogen, beziehungsweise wie werden Jungs erzogen, auf das sie Männer werden. Und welche Auswirkungen es hat, wenn man sozusagen das, die falschen männlichen Vorbilder hat. Jetzt ist es so, Dorian, wie siehst du das? Das heißt also, das, was hier sozusagen entgegengesetzt wird, ist eine emotionalere Erziehung, die angestrebt werden soll. Das heißt also, das Kind soll sich emotional öffnen, um tatsächlich nicht den ganzen Frust und Probleme in sich aufzusaugen, um letztlich irgendwann mal als Teenager oder als junger Erwachsener zu explodieren. Das Ganze wird dann auch verlinkt mit diesen Statistiken in der Doku, dass gerade in einer Altersgruppe, in der tatsächlich sozusagen immer davon ausgegangen wird, dass der Teenager zum Mann wird, die Mordrate unter Männern besonders hoch ist, Gewalt an sich, Gewaltdelikte, auch Amokläufe wird dann als sozusagen als so ein kritischer Aspekt mit erwähnt, und das Ganze wird zurückgeführt auf eine falsche Erziehung. Wie siehst du das? Denkst du, dass es wirklich so monokausal ist, das heißt Gewalt in einer Gesellschaft und ein falsches Männerbild? Ich würde zunächst mal sagen, dass das, was vor allem in dem Trailer ganz stark herauskam, das mit ein Mann sein und was es bedeutet, ein Mann zu sein, das ist in sich erstmal eine große kein wahrer Schotte-Fallacy. Also da würde ich schon zustimmen, so das Einzige, was es ausmacht, ein Mann zu sein, ist halt einen Penis zu haben und die vernünftige Chromosomenkombination zu haben. So sämtliche anderen Eigenschaften, die einem Männerbild zugeordnet werden, das ist halt mehr oder weniger random. Also das würde ich zustimmen, dass es schon ziemlich unsinnig ist, von sowas wie ein Mann zu sein, zu sprechen. Ich würde nicht sagen, dass man das so monokausal betrachten kann, sodass beispielsweise Amokläufe auf ein falsches Männlichkeitsbild zurückzuführen sind. So, wenn man sich die Leute anguckt, die da Amok gelaufen sind, ich glaube, da sind noch einige andere Sachen falsch gelaufen. Aber so insgesamt muss ich auch sagen, kann ich das relativ schwer beurteilen. So zunächst mal, weil es wieder ausschließlich Amerika betrifft und ich hier noch viel stärker den Eindruck habe, dass so Deutschland oder generell die westliche Welt und Amerika sehr stark auseinandergehen, weil du hast hier in Amerika diese Highschool-Society mit Sportlern und Strebern oder so. Kam auch in dem Film mehr oder weniger vor, dass hier die Highschool- und College-Leute machen alle Sport, weil sie Männer sind oder so. Ich lebe nicht in Amerika, keine Ahnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in gewisser Weise verschieden ist. Aber einerseits ist halt das, also dass ich nicht in Amerika lebe, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe keine Ahnung von dieser Erziehungsmethode, die da thematisiert wird, weil ich wurde komplett anders aufgezogen. Ich habe nie irgendwie zu hören bekommen, sei doch ein Mann, jetzt unterdrück deine Gefühle oder so, sondern so komplett anders. Und ich habe das Gefühl, dass das bei den meisten anderen in meinem Alter ähnlich war, zumindest wenn sie aus einem entsprechenden Umfeld kommen. Also so, ich kann das gesamtgesellschaftlich sehr schwer beurteilen, weil so mein Freundeskreis ist halt gar nicht, also so null, so wie das in dem Film thematisiert wurde mit Hinblick auf Männlichkeitsbilder. Also ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Menschen, bei denen das so ist. Ich denke mal schon, dass es Leute gibt, für die das so ist. Dass das halt, ich kenne halt nur leider niemanden. Ich habe mit solchen Leuten keinen Kontakt. Von daher kann ich schwer beurteilen, wie das jetzt wirklich bei uns in der Gesellschaft ist. Und ich glaube auch leider ist das mit ihm ähnlich. Also der wird da... Fast. Ja, du vielleicht eher als ich, aber ich kann schwer beurteilen, ob das bei uns in der Gesellschaft so ist. Ich würde sagen, größtenteils zumindest weniger als in Amerika. Also wie gesagt, bei mir ist es nicht so, ist bei keinem, den ich kenne, so. Ist natürlich gesamtgesellschaftlich nicht repräsentativ, aber ich denke schon, dass es eher in den letzten Jahrzehnten einen Trend dazu gab, Jungs vielleicht nicht unbedingt auch so eine Methode zu erziehen. Aber wie gesagt, ich will hier auch keinen Unsinn erzählen. Ich habe keine Zahlen, keine Fakten. Ich kann nur von mir selbst sprechen. Ja, bist fertig? Ja, ne? Ja. Ja, also ich habe von elterlicher Seite auch nicht so erzogen. Da war das auch okay, wenn ich Sachen gemacht habe, die sonst als feminin gesehen werden, wenn man mal traurig ist und sowas, wenn man keine Lust hat, irgendwie zu viel Sport zu machen und so weiter. Also ich denke mal sogar, bei meiner Mutter wäre das vollkommen okay, wenn ich jetzt irgendwie schwul oder trans oder irgendwie sowas wäre. Aber bin ich nicht, aber hätte ich halt sein können. Aber ich habe das in der Schule halt manchmal miterlebt, dass es da so Kerle gab, die irgendwie sagen, hier, echte Männer müssen so und so sein. Und ich habe mich gerade gewundert, dass Dorian meinte, es ihm nie passiert, weil bei mir war es besonders so, wenn ich mal längere Haare hatte zum Beispiel, dann kam das auch oft vor, dass irgendwelche Mitschüler dann sagen, Mädchen, du darfst das nicht oder so. Ich hatte das halt, habe mir halt schon recht früh mal längere Haare wachsen lassen, so halt in der Schulzeit, ne? Ich glaube nicht ganz Grundschule, aber ein bisschen später, ne? Aber ich habe vor allem festgestellt, so im Gymnasium zum Beispiel kam das seltener vor, aber ich war mal ein Jahr an der Gesamtschule und ich will jetzt nicht sagen die dummen Leute, aber die bildungsferneren Schichten haben doch irgendwie stärker dazu tendiert, sozusagen, ein Mann macht dies und eine Frau macht dies. Also das ist einfach, glaube ich, so ein simples Weltbild für Idioten, so ein bisschen. Wenn man halt wirklich so ein Trottel ist, dass man die Menschen irgendwie, dass man nicht in der Lage ist, Menschen in irgendwie mehr als zwei Gruppen einzuteilen und nur sagen kann, das sind jetzt Frauen und das sind Männer. und wer irgendwie nicht in die Gruppe passt, den schiebe ich halt in die andere Gruppe. Also das ist, glaube ich, etwas, was entweder dumme Leute tun, die das nicht besser können, oder Leute, die irgendwie stur sind und das nicht wahrhaben wollen oder sowas. Aber was ich auch jetzt bei dem Film interessant fand, war, dass der sehr viel kürzer war. Ich habe ja hier die eben eingespielt und ich glaube, der über Frauen war dreimal so lang wie der über Männer. Weiß nicht, ob man vielleicht schon alle Themen abgedeckt hat, aber wenn man jetzt sowas sagt, wie das... Das waren die Trailer. Die Trailer waren. Ach so, und der ganze Film ist dann nochmal sehr viel länger. Ich dachte, das wäre ja schon ein fertiger Film gewesen. Nein, also das waren nur die Trailer. Der Trailer aber zu so ersten Doku ist bedeutend länger. Ja. Aber ich glaube, weil es auch thematisch viel mehr umfasst ist. Umfasst die Wirtschaft, Politik, Medienlandschaft, den Alltag von jungen Mädchen in der Schule in den USA. Während hier die zweite Doku etwas monothematischer war. Das heißt also, da geht es wirklich nur halt Faktor Erziehung mit zwei, drei Experten aus verschiedenen Bereichen, Medien, Psychologen. Dann gibt es noch diese zentrale Figur in der Doku, das ist dieser Sporttrainer, der sozusagen an dieser Bastion knabbert. Das heißt also, wo man in den USA vor allem, aber auch, denke ich, überall irgendwie vielleicht auf welche Weise denkt, dass gerade bei Mannschaftssport, Fußball hier in Europa oder Baseball, Football in den USA oder andere Sportarten in anderen Regionen, also vor allem Mannschaftssportarten, für die, die gerne Männer machen oder betreiben, dass da tatsächlich auch die Kinder oder die Jungs tatsächlich ein bestimmtes Weltbild mitbekommen. Okay. Heul nicht, wein nicht, mach das, mach jenes, komm auf die Beine, du bist ein richtiger Mann. Das ist das, was in der Doku sozusagen auch propagiert wird. Und dieser Trainer versuchte dann mit alternativen Trainingsmethoden sozusagen, die seine Sportler, seine jungen Sportler anders zu motivieren und kritisiert diesen Coach-Typ, aus diesem Durchschnittscoach aus den USA, die an der Highschool. So. Das ist halt, aber es ist halt thematisch viel weiter eingeschränkt als die erste Doku. Deswegen reichten wahrscheinlich auch 3 Minuten Trailer. Aber ich wage zu bezweifeln, dass das immer nur Männer trifft. Also zwar auch, aber wenn man jetzt zum Beispiel beim Ballett guckt, wo sehr viele Frauen sind, da wird die Trainerin wahrscheinlich auch, wenn die sagen, dass ihnen was wehtut, sagen, ja, heul nicht, mach weiter. Also, weiß nicht. Ja, absolut, absolut. Denn ich meine, ich glaube auch nicht tatsächlich, also ich glaube, da wird auch die Rolle des Coaches ein bisschen überbewertet. Das heißt, ich glaube nicht, dass zumindest im Normalfall der Trainer, der Sporttrainer eine derartig wichtige Rolle spielt. Aber auch wie Dorian sagte, vielleicht ist es in den USA ein wenig anders, aber zumindest in Europa oder Lateinamerika, also die kulturellen Sphären, die ich am besten kenne, ist es jetzt nicht so derartig konzipiert, dass der Coach tatsächlich Leben prägt und beziehungsweise das Weltbild einer Person. Witzig ist, dass das im Trailer zwar nicht vorkommt, aber mit eingebaut wird, nämlich das Thema Gender in dieser zweiten Dokumentation. Wird nicht im Trailer erwähnt, aber in der Doku selbst. Und da wird auch darüber gesprochen, dass, ich meine, das geht ja schon etwas in das Wissenschaftliche hinein, aber ist vielleicht dennoch von Interesse, weil das langsam auch in Deutschland aktuell wird. Wir haben jetzt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wonach ein drittes Geschlecht in Deutschland wohl zulässig ist. Das ist aber was anderes. Ich bin non-binär Geschlecht, sondern das ist halt ein biologisch begründetes. Absolut, Hermaphroditen, das heißt also, dass sie biologisch geschaffen sind. Das wird natürlich dann auch mit eingepackt sozusagen in diese Gender-Diskussion gesamtgesellschaftlich. Die Sache ist, das, was dann in der Doku tatsächlich dann auch nebenher, als sei es nur etwas, was man peripher dann auch tangieren müsste, erwähnt, es gäbe biologische Unterschiede in der Beschaffenheit und in der Physiognomie des Mannes, auch im Gehirn des Mannes im Vergleich zum Gehirn der Frau, biologisch. Aber das Gender, Maskulinität und das Feminine etwas Kulturelles sei. Und das sich dahingehend auswirkt, dass wenn man je nachdem, wie man lebt, wie man geprägt wird, biologisch die neuronalen Strukturen einer Person, also physiognomisch, so konzipiert sind dann im Laufe des Lebens oder sozusagen so verknüpft werden, je nach Interessenslage und Neigung, dass tatsächlich auch sozusagen physiognomisch, biochemisch belegbar ein Mensch, der als Mann geboren wird, weiblicher auch biologisch wird und umgekehrt, je nach Prägung. Also wenn eine Frau, die als Frau geboren wird, durch bestimmte Interessen und Prägungen tatsächlich auch physiognomisch, also in der Struktur des Gehirns und der neuronalen Verknüpfungen tatsächlich männlicher werden könnte. Das ist also eine sehr gewagte These. Dadurch aber, dass ich jetzt selbst kein Neurologe bin, füge ich das jetzt nur als Kommentar ein, weil es auch jetzt von Interesse ist, aber ich könnte mich dazu nicht äußern. Ich weiß nicht, ob einer von euch sich dazu äußern könnte, aber ich fand es zumindest ein interessantes Detail, das man sozusagen noch erwähnen könnte. Ich finde, man könnte dazu erwähnen, Leuten, die Geschwister haben. Es kommt oft vor, dass Mädchen, die mehrere Brüder haben und quasi das einzige Mädchen in einer Gruppe von Jungs sind oder andersrum, dass die dann auch oft Verhaltensweisen an den Tag legen, die von vielen eher als männlich oder weiblich gesehen werden. Das ist jetzt wieder anekdotische Evidenz, aber wenn man halt Leute kennt, die also Familie, ein Junge, drei Mädchen oder so, dass das dann, dass der Junge sich da schon ein bisschen beeinflussen lässt von den Mädchen, als wenn es jetzt vier Jungs wären oder so. Also dass der dann schon ein bisschen anders wird oder sonst bei Einzelkindern halt, die nur bei einem Elternteil aufwachsen, dass die auch mehr in die eine Richtung tendieren. Das kann schon sein, aber es sind ja also nicht so stark, wie man das oft vermutet, glaube ich. Da gehen Tendenzen vielleicht dann ein bisschen weiter in die Richtung oder vielleicht auch mehr Verständnis für, als wenn ein Mann nur mit Frauen aufwächst, vielleicht mehr Verständnis für Frauen oder Probleme von Frauen oder sowas. Aber halt, der wird ja trotzdem keine Frau. Der hat da vielleicht ein bisschen mehr Bezug zu. Ja, ich glaube, was Gustav vor allem meinte, ist, dass das Gehirn sich dann dementsprechend verändert und so. Ja, das ist ja immer, oder? Wir kennen uns da, glaube ich, alle nicht gut genug aus, aber so bei deinem Beispiel können wir halt auch nicht in die Gehirne der Leute reingucken, die mit Geschwistern aufwachsen, die ein anderes Geschlecht haben. Also klar, dass die dann verhaltensmäßig sich anders entwickeln könnten, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das dann in ihrem Gehirn widerspiegelt. Aber alles wäre gut, wenn der Dr. Rand hier wäre, der kennt sich viel besser damit aus. Ist das nicht so, dass alles, was quasi deine Persönlichkeit ausmacht, im Gehirn ist, dass irgendwelche Verknüpfungen entstehen und dass sich da irgendwie das ein bisschen verändert? Also da gehen ja auch Gehirnströme durch und so weiter und dann legen sich da ja, quasi so... Gustavo meint halt, dass sich das Gehirn von Männern, das wächst, ähnlicher den Gehirnen von Frauen werden. Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Das heißt also, das, was in der Doku gemacht wird, das heißt also, dass man ist, okay, ein Mensch wird biologisch als Mann oder Frau geboren. Wenn man aber jetzt, abgesehen von den biologischen Tatsachen, zum Beispiel, und das wird so in der Doku präsentiert, psychologische Tests macht oder Einstufungen von, sagen wir mal, 100 Mädchen und 100 Jungs, ausgehend von der Auswertung, das ist das, was die Doku sagt, ausgehend von der Auswertung, im Grunde genommen ist, wenn man das grafisch, die Auswertung manifestieren würde, es kaum Unterschiede gibt, also sehr wenige Unterschiede gibt zwischen männlich und weiblich. Und das ist darauf basierend, sagen sie dann, ja, im Grunde genommen ist Gender etwas Kulturelles und man kann biologisch ein Mann sein, aber weiblich. Und also, dass man sozusagen die Geschlechter als Faktor derartig reduziert, dass man sagt, man ist mehr Mensch als Mann oder Frau. Ja? Und das alles, was sich dann ergibt. Und dann gehen sie sogar noch einen Schritt weiter, weil oft ist es so, dass man damit argumentiert und dann ist Schluss, weil man kann an der Biologie, glaube ich, also biologisch, nicht sonderlich an den Tatsachen rütteln. Das heißt also, zwei X-Chromosomen oder ein X- und Y-Chromosom. Aber selbst das wird dahingehend relativiert in der Doku, dass man sagt, ja gut, also je nach Interessenslage und Neigung ist es so. Und ich zitiere jetzt auch einen der Experten in der Doku, das Gehirn sei plastisch, also sozusagen umformal, jetzt je nach Lebensstil und Interessenslage. Und so, dass dann tatsächlich sich das neuronal so ändert, dass tatsächlich jemand weiblicher oder männlicher, je nach Konditionierung, werden kann. also dass es sich physiognomisch auswirkt. Das ist eine sehr starke These. Ich wage nicht, mich nicht ans Thema ran, weil man natürlich dann auch sehr stark dann auch in die menschliche Physiognomie, in der menschlichen Physiognomie sich auskennen muss und die entsprechenden Studien. Ich wollte es nur reinwerfen, weil es wirklich erstaunt hat, weil für gewöhnlich in dieser Gender-Debatte es wirklich nur um die sozialen Faktoren, die psychologischen Faktoren ging und man sich dennoch nicht zu sehr in das Physische, in das Physiognomische hineinwagte. Aber haben die wirklich Gehirne aufgeschnitten? Weil ich habe nämlich, ich habe gerade gegoogelt, dass ein männliches Gehirn ist durchschnittlich, wiegt 1400 Gramm. Und das weibliche Gehirn ist bei gleicher Statur von Mann und Frau, ist das Gehirn von Männern 100 Gramm schwerer. Also heißt das, wenn du diese Personen hättest, wenn man sagt, wir erziehen einen Mann zur Frau, wenn du dem das Gehirn rausnimmst, ist das dann 100 Gramm leichter, als es eigentlich geworden wäre, oder? Nein. Also du musst ja auch, so, du musst auch bedenken, also wie gesagt, also vielleicht sollten wir dann auch gleich zum nächsten Thema, weil wir wagen uns, glaube ich, dann in ein Feld, wo keiner von uns Experte ist. Aber ja, ich glaube, dass... Dr. Brandt fragen. Genau, richtig. Das heißt, also der Doc wäre sicherlich da die richtige Ansprechperson. Aber ich denke, dass da bei diesem Punkt, dass die Masse oder das Gewicht oder das Volumen nicht das Ausschlaggebende sind, sondern die neuronalen Verknüpfungen. Ja, okay. Das heißt also, selbst wenn ein Gehirn schwerer ist, es kommt auf die Dichte an der neuronalen Verknüpfungen. Und ja, je höher die Dichte, und ja, also darauf kommt es ja an und nicht auf das Gewicht. Denn sonst, ja, also gut, das heißt, wir können ja dann auch noch, da gibt es so eigentlich zu so dieser zweiten Doku, gab es ja dann auch, es wurde angesprochen, aber durch die Männlichkeit und damit auch durch eine eingeschränkte Fähigkeit, sich seiner Mitwelt mitzuteilen, wie es einem geht, ob es einem gut geht oder schlecht. Und wenn es einem schlecht geht, dass man das eher verdrängt, als das zu kommunizieren. Das ist ja sozusagen der Strang der Doku, der Leitfaden dieser Doku. Kommt dann auch die Frage, was gibt es denn für Ventile? Denn wenn die Menschen dann irgendwann mal sozusagen, wenn diese jungen Männer sozusagen es nicht mehr zurückhalten können, als all das, was sich über Jahre angestaut hat. Und dann kommt ja diese starke These, das erklärt den hohen Drogenkonsum und Alkoholkonsum und auch die Gewalt gegenüber Frauen der jungen Männer in den USA natürlich, weil die Doku sich sehr stark auf die USA bezieht. Das heißt also hier auch der Knüpfungspunkt, falsche Erziehung, falsches Verständnis von Männlichkeit und Gewalt. Also ich denke aber, Dorian hat das schon erwähnt, dass es hier in Deutschland jetzt, man muss sich natürlich die Frage, und du beziehst dich da ja auf das Sozioökonomische. Das heißt also, ich wollte da noch was zu sagen. Ich glaube, dass es halt auch was mit den Hormonen zu tun hat, dass halt Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das sollte man ja auch oft nicht außer Acht lassen. Das ist ja schon ein wichtiger Faktor, ob jetzt eine psychische Störung plus Testosteron ist oder eine psychische Störung plus Östrogen. Weil du hast es ja wirklich häufiger, dass Mädchen zum Beispiel magersüchtig werden oder sich ritzen und Männer halt irgendwie Amok laufen oder wen verprügeln oder sowas. Das, denke ich, hängt schon auch mit einfach mit den Hormonen der Person zusammen, ob sie halt sich selber schaden oder anderen. Es gibt es natürlich auch andersrum, aber die Tendenz ist ja doch häufiger, dass psychisch gestörte Männer, dass viele von denen das irgendwie nach außen richten und psychisch gestörte Mädchen das irgendwie nach innen. Und es gibt, wie gesagt, das halt auch in die andere Richtung, aber von den Leuten, die ich so kennengelernt habe, war von den Borderlinern, die sich geritzt haben, waren das deutlich mehr Mädchen. Und Magersüchtige, ich kenne, glaube ich, gar keinen magersüchtigen Jungen, aber Mädchen dann schon so ein paar. Also es ist halt, aber man kann halt nicht davon ausgehen, dass man irgendwie sagt, Männer und Frauen, da ist der ganze Körper komplett anders, aber das Gehirn ist irgendwie gleich. Also das wäre ja unlogisch. Weil auch abgesehen von Geschlechtsteilen, also Männer und Frauen haben halt so viele Unterschiede, die sich einfach unabhängig von der Erziehung einfach so ausprägen. Und dann finde ich das falsch anzunehmen, dass das Gehirn irgendwie das einzige Organ ist, was davon verschont bleibt. Wie seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr viele psychisch gestörte Menschen kennt oder so, aber man kann sicher die Zahlen dazu nachgucken. Ja, also ich kenne die Zahlen nicht. Ich habe keine Ahnung. So Magersucht schon, da habe ich zumindest das Gefühl, dass es mehr Mädchen sind. Das kann allerdings auch wieder sein, dass da die Medien dann schuld sind. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wie es in denen sagen, dass die Barbies sein müssen. So, die Mädchen sind auch schuld, dass Männer wen schlagen, weil Boxen und Wrestling und so, ne? Ja, also nee, ich keine Ahnung, wie ich das halten soll. Ich so persönliche Tendenzen oder wie man persönlich was wahrnimmt, muss sich ja nicht immer mit der Faktenlage decken. Ich will kurz zu dieser Doku noch sagen. Ah, entschuldige, Leonid, ich wollte dich gerade was fragen, aber nein, bitte, du hast freie Bahn. Die Sache ist halt, ich habe bei dieser zweiten Doku hatte ich immer das Gefühl, dass es irgendwie jetzt ganz viele Probleme thematisiert werden, die tatsächlich existieren, aber es wird alles auf diese Männlichkeit, Toxic Masculinity geschoben und ich sah hier da ganz andere Probleme. Eigentlich, wenn abgesehen von diesem Coach, ja, geht es da im Prinzip nur um dysfunktionale Familien, um Kinder, um Jungs ohne Väter, die ohne Väter aufgewachsen sind oder ihr Väter waren, so Alkoholiker, Drogensüchtige. Oh, sorry. Die Papas. Und ich glaube, da ging es, ich glaube, vielleicht diese Toxic Masculinity Kultur gibt es tatsächlich, aber in bestimmten Kreisen. Und vor allem werden sie von so einem dysfunktionalen, werden sie in diesen dysfunktionalen Milieus stark. Weil ich hatte immer das Gefühl, dass das Problem lag nicht daran, dass es irgendwie Toxic Masculinity und diese ganze männliche, also Zwang zu so irgendwie brutal zu sein, dass es der Grund war, dass die Leute einfach schlecht so irgendwie in depressiven Milieus aufgewachsen sind. Und das ist eher soziales Problem, sozialpolitisches Problem, nicht so Gender-Problem. Deine Kritik ist ganz richtig. Ich hatte auch so das Gefühl, dass in dem Film erst was dargestellt wird, nämlich hier Männlichkeit, Maskulinität, Männer, Geschlechterbilder, alles sehr negativ. Das wurde dann dargestellt und das kann man finden, wie man will. Aber dann kam halt der Schritt zu sagen, und deshalb ist das jetzt so. Und das ist der Grund dafür. Und das ist halt nicht ersichtlich, inwiefern jetzt das eine wirklich die Grundlage und der Grund dafür sein soll, dass jetzt andere Phänomene auftauchen. Wir hatten das ja schon angesprochen, so Gewalt, Amokläufe beispielsweise, so gab es ja hier in Deutschland auch. Ich würde einfach mal behaupten, dass so Robert Steinhäuser nicht durch Toxic Masculinity dazu verleitet wurde. Oder der Winnenden-Dude. So. Ich glaube, da gab es tatsächlich andere Probleme, wie du halt schon gesagt hast. So. Ja, Videospiele. Videospiele, genau, das wird in dem Film auch genannt. Ich weiß nicht, ob wir dazu auch noch kommen, aber ja, beispielsweise dysfunktionale Familien, persönliche Probleme, die vielleicht nicht unbedingt etwas mit Geschlecht zu tun haben müssen. So. Schulsystem auch. Ja, also ich, SJWs leben in dieser Welt, wo irgendwie alles mit dem Geschlecht zu tun hat und so meine persönliche Wahrnehmung ist, dass so, also klar ist meine Wahrnehmung, aber auch, glaube ich, generell für Leute ist Geschlecht gar nicht mal so ein Thema. Also klar, es kann auch sein, dass man es nur einfach nicht wahrnimmt, aber ja, ich wollte nur sagen, ja, ich stimme deiner Kritik schon zu. Ja, ja, also, ja, Dorian, wenn du auch jetzt zum Thema, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, Videospiele, also Imp hat das ja auch erwähnt, wie wirken sich Videospiele denn eurer Ansicht nach aus? Ist es Bestandteil tatsächlich, bestärkt es bestimmte Verhaltensmuster bei Männern? Ich muss erstmal ausführen, so für die Leute, die den Film nicht gesehen haben. Ich fand den Film so auf jeden Fall insgesamt nicht so schlimm wie den Misrepresentation-Film. Ich fand, er hatte schon einige vernünftige Ansätze. Aber so nach der Hälfte ungefähr kommen sie dann auf das Thema Videospiele und ich hatte so ein bisschen Vietnam-Flashbacks aus der letzten Dekade, wo viele erinnern sich vielleicht noch daran, so das letzte Jahrzehnt wurde unfassbar viel über Videospiele geredet und wie gefährlich Videospiele sind, die ja damals noch Killerspiele hießen und dass sie uns zum Morden und Vergewaltigen anstiften und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich recht froh darüber, dass wir dann letztendlich zu dem Konsens gekommen sind, dass das Ganze absoluter Bullshit ist und man nur irgendeinen Verantwortlichen gesucht hat für Dinge, die andere Ursachen haben. Und genau das Gleiche passiert dann halt in diesem Film. Ich hatte so das Gefühl, ja, die haben hier ihren Film, die müssen die 60, 70 Minuten, wie auch immer, wie lang der war, vollbekommen und suchen sich dann halt einen Verantwortlichen. Und dann sind es natürlich hier die Videospiele, wo dann halt gesagt, hier, ja, in den Videospielen sind das immer große maskuline Muskelprotze, die andere Leute töten. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass so wir, die Männer, diese Spiele konsumieren und dann natürlich in ihrem Gehirn dahingehend manipuliert werden, dass sie selber auch rausgehen wollen und Leute töten wollen und dergleichen, was halt, ja, ich würde einfach mal behaupten, dass das ganz, ganz grober Unfug ist. Wie siehst du das, Imp? Also ich sehe bei dieser ganzen Videospieldiskussion, es ist halt einfach unfair, eine ganze riesige Gruppe von Menschen zu bestrafen dafür, dass wirklich sehr, sehr wenige dadurch irgendwie aggressiv geworden sind oder halt sich bestärkt gefühlt haben. Und ich glaube, dass es einfach, dass Videospiele dich vielleicht schon irgendwie bestärken können, da drin irgendwas auszuleben, aber das sind halt gestörte Menschen, die da nicht abstrahieren können, dass sie nicht die Person in dem Spiel sind. Also genauso ein Schauspieler geht halt auf die Bühne und ist da das größte Arschloch und dann geht er runter und ist ein netter Kerl. Und genauso kannst du halt in deinem Videospiel total schlimme Dinge tun und dann machst du es halt aus und bist wieder ein ganz normaler Typ oder auch währenddessen. Ne? Du spielst da quasi eine Rolle und Leute wollen dir irgendwie erzählen, dass du diese Rolle bist, aber die Person, die an der Tastatur sitzt, ist halt nicht die Person im Spiel, sie steuert die nur. Und du bist ja auch ein normal denkender Mensch, ist sich ja vollkommen bewusst, dass wenn ich in einem Videospiel jemanden totschieße, dass da kein echter Mensch zu Schaden kommt, sondern dass das halt einfach so ein 3D-Modell ist, was dann halt umfällt und kaputt geht. Und das sieht vielleicht in manchen Fällen schon sehr realistisch aus, aber eigentlich müsste ja jeder Mensch, der ein normal funktionierendes Gehirn hat, merken, dass das halt keine echte Person ist, sondern dass es halt eine Simulation ist. Und in der Simulation darfst du dich meiner Meinung nach komplett verhalten, wie du möchtest. Weil du hast dir das Spiel halt besorgt und kannst dann in dem Spiel tun, was du willst. Das ist quasi dein kleiner Kosmos, wo du halt einfach mal sein kannst, wer du möchtest, was du tun willst und das muss nicht Einwirkung darauf haben, wie du dich dann außerhalb von dieser Sphäre verhältst. Das kann vielleicht sogar ein Ausfluchtsort sein für jemanden, der im sonstigen Leben irgendwie sich langweilt oder so, dass man da mal ein bisschen Action hat, ohne da irgendwelche schweren Folgen von zu tragen. Und vielleicht rettet das sogar den einen oder anderen, dass er dann da was tun kann, was er im echten Leben dann nicht mehr tun muss. Ja, lass uns mal nicht zu ausschweifend werden. Dieser Begriff Killerspiele ist halt eh so ein diffamierender Begriff, der von Beckstein eingeführt wurde. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, von der CSU. Zumindest hat der den Begriff sehr geprägt, der hat den sehr oft verwendet. Und dieser Mann ist, glaube ich, wie alt, 70 so oder so. Und der hat halt noch nie so ein Spiel gespielt. Er weiß gar nicht, wovon er da redet. Und das ist ein Ding, was mich immer sehr, sehr ärgert, dass jemand da sitzt und total arrogant darüber redet, in dem Spiel passiert das und das und das passiert da vielleicht auch und dann führt das zu diesem und jenem und der hat das noch nie gespielt oder sich einen Trailer angeguckt oder irgendwas. Das sind halt Leute, die von einem Thema reden, von dem sie absolut keine Ahnung haben. Und da gab es ja dann noch einige Beispiele, wie zum Beispiel, dass man in World of Warcraft Europa vor der Islamisierung retten muss und deswegen fand Breivik das so toll oder dass diverse andere Dinge passieren. Ja, Counter-Strike, da musst du irgendwie kleine Babys zerstückeln oder sowas und das stimmt halt einfach nicht. Da reden Leute von einem Thema, wovon sie gar nicht wissen, wovon sie da reden. Und das ist halt in dem Fall besonders peinlich gewesen, weil dann Leute in die Medien gehen und denken, ja, die Videospiele, das spielen irgendwie so ein paar Nerds, das kennt eh keiner, da können wir behaupten, was wir wollen. Aber in dem Fall haben sie es sich halt dadurch verscherzt, dass es quasi alle Jugendlichen besser wissen. Und dann sitzt da halt irgend so ein Idiot im Fernsehen und erzählt, ja, in Counter-Strike macht man das und das. Und vor dem Bildschirm sitzen halt irgendwie 3 Millionen Jugendliche, die alle sagen, ich habe das schon mal gespielt, das stimmt nicht. Also das ist halt so ein... Deswegen hat bei dem Thema lacht da ja auch jeder drüber, weil da genug Leute in der Materie sind, um zu wissen, dass da Lügen erzählt werden. Ja, ich würde sagen, der Hauptpunkt hierbei ist, wie schon bei den anderen Dingen bei dem Film The Mask You Live In, ist auch wieder, dass hier eine Kausalität hergestellt wird, ohne dass hinreichende Begründung dafür geliefert wird, wieso das so sein soll. Also es wird mehr oder weniger behauptet, hier Männer verhalten sich dementsprechend. Der Grund sind die Videospiele, weil die sind ja gewalttätig und das ist dann die volle Begründung. Es wird nicht weiter darauf eingegangen, es werden keine Fakten genannt oder dergleichen, die begründen oder belegen, wieso das so sein soll. Es wird halt einfach behauptet. Ja, aber wenn du jetzt sagst, dass, wie gesagt, wenn du sagst, dass ein Videospielspieler ein potenzieller Mörder ist, dann ist Bruno Ganz auch ein potenzieller Hitler. Also die spielen halt da eine Rolle in ihrem Spiel und das ist halt draußen dann nicht mehr so. Aber das, was interessant ist, ist, dass in beiden Dokumentationen es auch ein bestimmtes Menschenbild gibt. Nämlich ja. Der Mensch sozusagen als ein Stück Knete, das geformt wird von externen Faktoren, von der Politik, von den Medien, von der Wirtschaft, von der Werbebranche. Und dass dieses Stück Knete nichts anderes ist als Knete, das nicht selbstbestimmend ist, das nicht selbst tatsächlich Impulse verspürt, eigene Entwicklungen unabhängig von externen Faktoren tatsächlich auszuleben, zu erdenken. Das heißt also, ich denke, dass das auch ein bestimmtes Menschenbild, so kam es mir zumindest vor, ausschlaggebend war für beide Dokumentationen. Wir Menschen als reine Rezeptoren, als sozusagen leicht formbare Subjekte und das auch noch verknüpft mit einer ominösen Macht, die tatsächlich sich diese Formbarkeit, absolute Formbarkeit und Disposition von uns als Wesen in Rahmen unserer Verfügbarkeit, weil wir selbst nicht über eigene Impulse und über eigene Reflexion verfügen, dass sich diese Machtstruktur, sich dieser menschlichen Beschaffenheit, so wie sie in diesen Dokumentationen latent immer verstanden wird, zunutze macht und aus uns etwas macht, ohne dass wir tatsächlich selbstbestimmend darauf einen Einfluss nehmen können. Zu sagen, nein, ich meine, gut, ich kaufe jetzt keinen Ferrari, weil da 3 nackte Frauen in der Werbung vorkommen. Oder ich werde jetzt nicht zum Alkoholiker, weil Mesut Özil dafür wirbt. Okay, Özil ist vielleicht ein schlechtes Beispiel in diesem Kontext, aber irgendein anderer Fußballspieler. Das heißt also, wie seht ihr das? Denkt ihr das, also seht ihr das ähnlich oder seht ihr das komplett anders? Seht ihr nicht, dass ein bestimmtes Menschenbild prägend war für die beiden Dokus? Ich möchte dazu noch einwerfen, dass ich glaube, der Mensch ist nicht so ein Knetball, dass du irgendwie 1-2 Werbungen siehst und dann komplett beeinflussbar bist, aber du bist auf jeden Fall beeinflussbar, jeder Mensch, glaube ich. Und vielleicht gibt es da ein paar Ausnahmen, aber wirklich so ziemlich alle Menschen sind beeinflussbar, sie sind nur verschieden stark beeinflussbar. Und es gab da sehr interessante Experimente. Ich habe das zum Beispiel gesehen gutes Beispiel ist, aber ich habe von Vsauce Mindfield ein Experiment gesehen mit Menschen, die sich einer Gruppe angepasst haben. Also die kriegen halt Fragen gestellt, die relativ leicht beeinflussbar sind, wie du kriegst zum Beispiel irgendwie ein paar Linien gezeigt, ne? Und dann sagen sie, kennst du wahrscheinlich hier, 3 verschiedene lange Linien und dann zeigst du eine Linie und sagst hier, welche davon ist genauso lang. Und wenn da 5 Leute sitzen und alle werden immer gefragt, was sie genommen haben. Und da gab es dann einige Leute, die sich den falschen Antworten angepasst haben, wenn alle anderen auch falsch geantwortet haben. Die sich da anfangs nicht, ne, das dauert ein bisschen, aber je häufiger man das dann macht, irgendwann sagen die dann halt das Gleiche wie die Gruppe, weil viele Leute ungern so der Außenseiter sind, der die einzige Meinung vertritt. Und in der Schule zum Beispiel habe ich das halt auch häufig gesehen mit so Trends. Ich habe da eigentlich meistens nicht mitgemacht, aber ich habe das bei vielen Mitschülern gesehen, dass irgendeine irgendeine Klamottenmarke rauskam oder so. Und sobald es dann die coolen Kinder haben, wollen das dann viele anderen auch und wollen da dazugehören, wollen da mitmachen. Und wenn man es dann halt schafft, durch die Medien so ein paar Leute zu beeinflussen, dass sie für irgendwas stehen, irgendwas machen, irgendwas cool finden, dann hat man es halt, dass Leute, die mit dieser Person irgendwie Kontakt wollen oder die auch einen Prominenten cool finden, dass die dem so ein bisschen doch nacheifern. Und ich glaube, das macht jeder so ein bisschen, man sucht sich halt nur unterschiedliche Vorbilder. Und man kann natürlich auch zum Beispiel Burzum gut finden als Band, aber dann sagen, dass Varg Vikernes ein ziemlicher Trottel ist, wenn er da im Wald steht und irgendwelche seltsamen Dinge von sich gibt. Aber also wenn es halt sowas richtig Krasses ist, dann sagt man vielleicht auch mal bei seinem Vorbild oder bei jemandem, den man gut findet, dass der Typ da wohl ein bisschen verkehrt liegt. Aber ich denke mal, dass sich trotzdem jeder ein bisschen davon beeinflussen lässt, was so die Vorbilder gut finden. Und deswegen kann man so eine Gesellschaft schon formen, nur halt nicht so heftig, wie es da erzählt wird. Vor allem auch die Medien ist ja auch ein riesen Konkurrenzgeschäft. Das gibt ja nicht das eine Medienkartell. Außer man ist jetzt in Italien und Berlusconi hat die alle gekauft, dann vielleicht schon. Aber ja, generell in Europa und Amerika hat man so viele unterschiedliche Medienquellen, die untereinander konkurrieren und halt nicht gemeinsam im Elfenbeinturm sitzen und gemeinsam bestimmen, was jetzt gemacht wird. Die folgen sich zwar schon so ein bisschen, aber die stoßen sich auch voneinander ab. Ja, ich finde das Thema generell ein bisschen schwierig, um darüber zu reden, weil so letztendlich Personal Identity ist eigentlich, wenn man es ganz bei der Wurzel packt, sind wir ja alle nur so ein Zusammenspiel aus unserer Genetik und den äußeren Einflüssen, die mehr oder weniger formen, wie wir sind. Also wir haben ja nicht irgendwann selbst den eigenen authentischen Impuls, unser eigenes Selbst zu erstellen, sondern das ist ja in gewisser Weise immer nur Impulse, die von außen auf uns einwirken. Aber ich weiß schon, was du meinst, mit, wenn du sagst, was für ein Menschenbild da vermittelt wird. Und ich würde erstmal sagen, das ist schon, du hast das ja vorhin schon mal angesprochen, dass du bestimmte Trends eher bei Personen aus sozial unteren Umfeld erlebt hast, würde ich jetzt auch grundsätzlich erstmal sagen, dass mir das persönlich auch aufgefallen ist, dass ich den Eindruck habe, dass bildungsfernere Menschen halt eher durch sowas zu sozialisieren sind, wenn sie irgendwo was sehen, dass sie das dann auch bei sich aufnehmen. Aber dass es gesamtgesellschaftlich halt schon so ist, dass so, würde ich einfach mal sagen, so Leute wie Imbo und ich, wir fangen halt nicht an, Frauen zu verachten oder Frauen zu vergewaltigen, weil wir es irgendwo in den in Anführungszeichen Medien mitbekommen. Sondern weil wir da Spaß dran haben. Ja, genau, weil wir einfach nur weiß sind. Aber wenn jetzt jemand so, keine Ahnung, irgendwo im Plattenbau aufwächst, so nur die Hauptschule kennt und seine Freunde, mit denen er rumhängt und, keine Ahnung, furchtbare Rapmusik hört, wie das, was Imp und ich so machen. Oder Bushido. Dass der dann schon in gewisser Weise dadurch geprägt wird, wie es halt vielleicht von diesen Filmen suggeriert wird. Aber so die letztendliche Wahrheit dazu habe ich jetzt auch nicht. Also ich kann schlecht sagen, es ist so oder so. Ich kann höchstens, was ich selbst wahrnehme, in irgendwie in Trends verpacken. Aber so einheitlich kann man, glaube ich, weder das eine noch das andere behaupten. Also du sprichst auch, also ich teile deine Auffassung in Bezug auf, sagen wir mal, dass ich, ja, dass du auf das, was uns als Persona ausmacht, psychisch, geistig. Das heißt also, es setzt sich auch weiterhin durch, das Konzept, dass wir prädestiniert sind in Bezug auch auf unsere genetische Zusammensetzung. Das heißt also, das ist ja dieser Konflikt, das sagen ja auch vor allem Pädagogen und Theologen und Philosophen, nein, es gibt einen freien Willen. Und man neigt inzwischen bei Neurologen zu sagen, nein, es gibt sowas wie freien Willen nicht, geschweige denn im Rahmen von theologischen Studien so etwas wie eine Seele. Das heißt, wir sind Wir werden geboren aus einem bestimmten Genmaterial und sind definitiv so beschaffen. Und das Einzige, was man aus diesen Klumpen Gene machen kann, dass wir eigentlich sind, so die Auffassung der Robbie, ist ein wenig zu konditionieren. Das heißt, dass vermeintliche Fehlverhalten durch Konditionierung zumindest ein wenig reduziert wird. Sicherlich, du sagst dann auch, externe Faktoren spielen da auch eine Rolle. Das fängt, denke ich, auch an, ob es die Ernährung ist oder auch die Erziehung. Das spielt dann sicherlich auch eine Rolle. Diese Komposition an Ereignissen machen das selbst aus, sicherlich. Aber wenn wir, also das, was ich jetzt wahrgenommen habe in Bezug auf das Menschenbild, unabhängig davon, auch aus welcher sozialen Schicht eine Person stammt, ist, dass eben gerade dadurch, dass wir vielleicht diese Prädisposition haben aufgrund unserer genetischen Veranlagung, bestimmte Verhaltensmuster unabhängig tatsächlich von einer Person an den Tag gelegt werden, welche externen Einflüsse tatsächlich auf die Person einwirken. Das heißt, es gibt diesen internen Impetus, es gibt dieses interne Bestreben, tatsächlich etwas Bestimmtes zu sein oder machen zu wollen, ausgehend von unserer genetischen Disposition. Und deswegen, also dieses Menschenbild suggeriert auch, dass es nur auf externe Faktoren ankommt und ignoriert sozusagen auch die interne Komponente. Also das, was tatsächlich uns von Geburt aus bereits ausmacht, aufgrund unserer genetischen Disposition vielleicht. Und das heißt also, sowohl jetzt naturwissenschaftlich als auch geistig ein Menschenbild, das nur davon ausgeht, dass wir Rezeptoren sind. Und alles, was tatsächlich ein Impetus des Menschen selbst darstellt, komplett ausblendet. So kam es mir vor, vielleicht kam es euch anders vor, aber ich habe zumindest dieses Menschenbild, das immer latent mitschwankt, so verstanden. In beiden Dokus. Ja, vielleicht ist es ja auch so, weil es kam es mir vielleicht so vor, weil es auch sehr belehrend war. Das war jetzt ja, nicht. Es ja, also, keine Gegenbeispiele war, genannt, ne? Genau. Also es war alles sehr belehrend. Das ist die Wahrheit, wir propagieren fast schon wie eine religiöse Offenbarung. Ja, also ich treibe jetzt den Teufel aus und ich belehre euch über die göttliche Offenbarung. So kam ja ein bisschen die Doku vor. Ja, ich fand es halt auch sehr, sehr einseitig. Also es wurde sehr viel so gesagt, die Mädchen, die Jungs und die werden folgendermaßen geprägt und es wurde halt sehr wenig irgendwie gesagt, dass das halt der Teil nicht so groß ist und dass es genug Leute gibt, die sich solchen Prägungen widersetzen, die sich gleichzeitig auch von anderen Seiten prägen lassen. Es wurde wieder so mit erhobenem Zeigefinger irgendwie gesagt, das böse Patriarchat macht das und das und es wurde halt nicht gesagt, dass ein paar Leute haben diese Bestrebung, die Leute so zu formen, aber manche Leute sagen, nee, ich lasse mich davon nicht formen oder die werden von anderen Seiten geformt, das gibt's ja auch alles. Und das wurde irgendwie in beiden Filmen, ging da so ein bisschen unter. Ja, und was du halt meintest, dass es, du hast ja zum Beispiel, was die Medien angeht, du hast ja nicht den einen Staatsfunk, den du anmachst und das läuft dann immer, sondern du hast ja dir, in der heutigen Zeit hast du ja die Möglichkeiten, dir deine Medien zusammenzubasteln, wie du möchtest. Und es gibt da so ein großes Angebot, dass du, wenn du nicht unbedingt zur Barbie-Puppe oder zum He-Man gemacht werden möchtest, dass da gibt es die Möglichkeiten, dir halt auch andere Quellen anzusehen. Es gibt ja auch, wie der Film halt auch zeigt, die Macher des Films, die nehmen sich ja nicht davon aus, dass sie beeinflussbar sind und trotzdem haben sie so einen Film gemacht, der quasi das Gegenteil erzählt. Also kann da ja irgendwas nicht ganz aufgehen. Entweder gibt es Leute, die sich dem widersetzen können oder der Film ist unlogisch. Oder beides. Ja, Leonid, bist du jetzt ein Believer? Also ich meine jetzt nicht Justin Bieber, sondern von der Doktrin, die sozusagen über die Dokus ein wenig propagiert wird. Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich auf diese Dokus durch den Vortrag von Susie Grime gekommen. Ich bin jetzt sozusagen Grimer oder der Fan. Und das wollte ich auch kurz erwähnen, dass diese zwei Dokus auf der TinCon-Konferenz von Susie Grime und Elliot Tender oder wie auch immer heißt jetzt. Vielleicht wieder umbenannt inzwischen, weiß man ja nicht. Genau. Das ist so wie Alan Springs, der Musiker. Man weiß jemand, Love Symbol, wie nennt er sich jetzt? Ja, ja, so genau. Und die wurden halt empfohlen im Sinne, ja, Leute, hier sind halt, wie du sagst, halt zwei Wahrheiten, Stücks. Genau, und das ist sozusagen, das hat mich ein bisschen wirklich nicht gestört, aber ich dachte, wow, es ist, diese Dokus werden auch in Deutschland propagiert und gar nicht kritisch behandelt. Es wurde nicht so gesagt, hey, ganz interessante Dokus, da gibt es halt viele Diskussionsgrundlagen. Es war irgendwie so, ja, hier gibt es halt zwei Filme, wo es darum geht, wie es tatsächlich ist. Deswegen finde ich, das war der Grund, warum ich diese Filme auf jeden Fall besprechen wollte. Ja, aber man kann von Susie Grime auch irgendwie nicht und Elliot Tender nicht wirklich erwarten, dass die mit Kritik überhaupt in irgendeiner Form umgehen können. Also das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass wenn man hat es von Susie gesehen bei ich habe mir die Vorträge angesehen von Susie Grime und Elliot Tender, da hat ja aus der Publikumsrunde auch niemand sich gemeldet und gesagt, was redet ihr da für einen Unsinn? Aber bei Hengami und Tarik Tesfu auch, das ist ein grausamer TinCon-Vortrag gewesen. Ich fand den sogar noch schlimmer als den von Susi und André. Aber da saßen Susi und André in der ersten Reihe. Und okay, ich fasse mich kurz, aber Hengame hat und Tarik haben halt irgendwie ihr komisches Health at All Sizes Zeug wieder gelabert. Und dann hat sich halt jemand gemeldet und meinte, ja, hallo, ich bin jetzt nicht dick, aber ich wäre gern ein bisschen kräftiger. Und das hat ja was mit Disziplin und sowas zu tun. Und ja, und er hat sich aber wirklich, der hat eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, sich zu rechtfertigen und zu sagen, also ich will dich jetzt wirklich nicht angreifen und ich habe auch nichts gegen dicke Menschen und es gibt ja Dicke, die nett sind und so weiter. Der hat die ganze Palette, ne? Und trotzdem wollte er dann das Mikro zurückgeben Richtung Bühne und Susi hat sich das unterwegs geschnappt und hat gesagt, oh, ich bin getriggert, das ist ganz schlimm, was der gesagt hat. Und ja, danach haben dann Tarik und Hengami halt auch wieder gesagt, nee, stimmt alles nicht. Und Disziplin ist neoliberaler kapitalistischer Bullshit. Das war der Wortlaut von Hengami über die Behauptung, dass Menschen diszipliniert sein sollen. Und ja, die haben ja auch Susi hat auf dem TinCon-Vortrag gesagt, dass Anita Sarkeesian ein großes Vorbild von ihr ist. Wenn die irgendwas gefragt wird, was ihr nicht in Kram passt, dann sagt sie halt auch nächste Frage bitte. Also diese Leute leben so komplett in ihrer Bubble. Die blocken wirklich alles, was ihnen irgendwie nicht gefällt oder wo jemand eine kritische Stimme nennt. Also wenn Susi den Film gut findet, dann ist es eigentlich komplett ausgeschlossen, dass sie den zeigt und einfach neutral fragt, wie findet ihr den? Natürlich sagt sie, der Film ist richtig gut. Was fandet ihr denn gut an dem Film oder so? Also so war es dann ja auch. Ich finde vor allem bezeichnend, dass Susi Grime diesen Film oder die beiden Filme empfohlen hat, weil wir wissen, Susi Grime und ihre Gender-Ideologie ist alles so Kram, der von Amerika rübergeschwappt ist. Weil wir haben ja schon festgestellt, so viel Bezug haben diese Filme überhaupt nicht zu unseren westlichen Verhältnissen hier in Deutschland. Aber Susi Grime tut halt trotzdem so, es sei hier so Toxic Masculinity, wie in diesem Film dargestellt, hier das gesamtgesellschaftliche Problem in Deutschland. Aber ich glaube, Susi wäre auch echt gerne Amerikanerin. Man hört es auch immer, wie sie so redet und trägt die ganze Zeit, fährt nach New York, kauft sich da Klamotten und benutzt ja Anglizismen ohne Ende. Also ich glaube, sie wäre gerne aus New York oder so. Es wirkt zumindest so. Ja, sie ist wirklich so eine Kopie, so eine Parodie oder Kopie von amerikanischen SJWs. Möchte gern. Aber es ist auch komisch bei ihr, dass sie da so Filme zeigt, wo gesagt wird, hier, Mädchen müssen irgendwie hübsch sein, müssen sich ihre Brüste operieren, müssen sich schminken und sie sagt, hier, guck mal, das ist richtig scheiße. Und dann sitzt sie da, meine Brustvergrößerung und Feminismus und so weiter und geschminkt ohne Ende und ne, hübsche Klamotten steht, redet was war das, über Crowdworking, aber zieht sich erstmal so einen mega knappen Bikini an, obwohl das mit dem Thema nichts zu tun hat. Und gerade sie, oder ihre Halskette, beschwert sich darüber, dass Frauen sexualisiert werden, und dann steht sie da mit fast keinen Klamotten und hat eine Halskette, wo Sex draufsteht. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Ja, eigentlich sollte sie wie Nonne aussehen. Okay, wir hängen wir ihn angezogen, bitte. Okay, dann gut. Wir sind schon ziemlich lange dran. Sollen wir ein bisschen so das Fazit vielleicht ansprechen? Also gibt es etwas, was ihr in Bezug auch als Fazit in Bezug auf diese beiden Dokus vielleicht noch sagen wollt? Gibt es vielleicht irgendeinen Aspekt, den wir vergessen haben, den ihr noch erwähnen wollt zu den Dokus? Gibt es irgendetwas, was ihr in Bezug auf die Dokus empfehlen würdet als zusätzliches Material oder was auch immer? Was auch immer euch einfällt in Bezug auch auf diese Produktionen von Madame Jennifer Newsom? Ich habe es schon gesagt, so... Tendenziell fand ich The Mask You Live In nicht so furchtbar wie Misrepresentation. Ich will auch gar nicht sagen, dass so alle Themen, die in den Filmen behandelt werden, notwendigerweise scheiße sind. Die Darstellung ist halt enorm scheiße. So, ich persönlich finde auch viele Dinge kritisch. So, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hierzulande so verbreitet ist wie in Deutschland, aber dieser Rollentyp Mann, der diese bestimmten Eigenschaften hat, das ist ja im Grunde auch nichts anderes als ein Gender-Kram, wenn man hier sagt, wir haben hier dieses eine Geschlecht, was nichts mit der Biologie zu tun hat, und das hat ja diese Eigenschaften. Oder auch die Darstellung von Frauen als Sexobjekte ist halt, der Grund ist halt nicht das Patriarchat, sondern andere Sachen, aber so persönlich, ich finde das halt auch nicht so toll, also ich finde es halt hauptsächlich nervig und blöde, aber ja, okay, was will man da schon machen? Aber wie gesagt, The Mask You Live In, so von Anfang an nicht so furchtbar wie der andere, aber als es dann um Videospiele ging und dass Toxic Masculinity Ursprung allen Übels ist, auch schon wieder relativ hart an der Grenze. Weiß nicht, ob ich irgendwelche zusammenfassenden Worte daraus ableiten kann. So, ich habe noch was zu Mask You Live In noch hinzuzufügen. Ich fand es halt, es wurde so ein bisschen so verkauft wie, der Mann muss irgendwie der kräftige Muskelprotz sein und das ist scheiße, deswegen machen wir das jetzt andersrum. Und das finde ich, es wirkt so, als ob man von einem Extrem in ein anderes Extrem möchte. Und man könnte ja auch vermitteln, ihr könnt Muskelprotz sein, wenn ihr Bock habt, ihr könnt auch andere Teilzeit sein, wenn ihr Bock habt und irgendwie die ganze Zeit weinen und lieber Alkohol trinken, aber es gibt halt beides, ne? Also du kannst dir deine Rolle quasi aussuchen, du musst dir auch diese eine Rolle nicht verteufeln lassen von solchen Leuten. Was mir dabei noch einfällt, ist die Frage, die sich mir die ganze Zeit gestellt hat, wie diese Leute sich eigentlich vorstellen, wie man das ändert. Weil es gab beispielsweise so eine Szene, da haben sie eine Frau begleitet, die Politikerin werden wollte und sich auf ein Amt beworben hat und die auch super engagiert dabei war. Und dann letztendlich ist sie dann leider nur Zweite geworden und der Sieger war dann wieder mal ein weißer heterosexueller Mann, wo halt so der subtile Unterton war, hier eigentlich hätte die Frau das werden müssen, weil eigentlich hätte sie es mehr verdient. Aber bei einer demokratischen Wahl, ne? Ja, eben. Also normalerweise, wenn man davon ausgeht, hätte der Mann auch gewinnen können, weil er halt einfach besser dafür geeignet ist und nicht, weil er ein Mann ist, weil die aus ihrer Sicht behaupten dann, der Mann kriegt seinen Posten nur, weil er ein Mann ist, aber eigentlich sollte die Frau den bekommen. Die Grundlage dafür ist dann ja auch, die Frau sollte den Posten bekommen, nur weil sie eine Frau ist. Also es ist im Grunde genau die gleiche Rechtfertigung. Genau wie mit den Medien. Ich meine, wie willst du da die Ziele oder die Ansprüche, die dieser Film stellt, umsetzen? Das ging ja auch nur durch eine Zensur, mehr oder weniger. Wenn du halt sagst, ihr dürft das jetzt nicht mehr machen, ihr müsst das jetzt alles anders machen. Das ist ja auch ein relativ kritischer Punkt. Was du jetzt gerade erwähnt hast, ist ein gutes, also diese Wahl, es war ja diese, so eine Art Jugendparlament war das, glaube ich, nicht? War in Kalifornien. Das war diese Geschichte vom Mädchen, das dann tatsächlich dann sich aufstellt als für dieses Jugendparlament in Kalifornien und dann gegen zwei Jungs antritt und die Wahl verliert. Das Lustige bei der Dokumentation ist, dass mitgeteilt wird, dass sie aufgrund der Mädchen verloren hat, weil die Mädchen sie nicht nur stärker kritisierten als die Jungs, sondern sogar auch noch überproportional stark für die Jungs wählten, gegen das Mädchen. Das war ja das Lustige. Jetzt erinnere ich mich an die Situation. Also sicherlich dann auch ein vielleicht etwas misslungenes Beispiel. Das heißt also, dass die Mädchen selbst sozusagen das Mädchen demotivieren, eine politische Laufbahn einzuschlagen. Ja, das so, aber gut, dass du es erwähnst. Also ich fand die Szene auf jeden Fall lustig. Aber Susie Grimes größte Gegenspielerin ist ja auch eine Frau. Also wirklich? Wer? Da kennst du Drolne Gül? Kannst ja mal gut ja, natürlich. Okay. Aber ist das eine Frau oder ist das eine fiktive Figur? Also, nein, das ist eine Frau. Ah, okay. Weil ich habe nie so wirklich Fotos von ihr gesehen. Die hatte mal ein paar Fotos drin. Die hat ihr Gesicht nicht so gerne gezeigt, aber sie hat schon mehrere Fotos von ihrem Körper und da kann man schon erkennen, dass es eine Frau ist. Okay. Man sieht das ja auch an mehr Faktoren als am Gesicht. Wäre mir persönlich auch lieber, wenn Susie Grime ihr Gesicht verbergen würde und Rollen nicht, aber leider ist das nicht die Gesellschaft, in der wir leben. Ja, dass wir nicht in Saudi-Arabien sind und Susie nicht in so einer Tüte steckt. Und Leonid, was meinst du? Haben wir irgendeinen Aspekt vergessen? Gibt es etwas, was du noch so also resümierend oder als Fazit zu den Dokus sagen willst? Nee, ich will einfach, man kann noch erwähnen, dass die Regisseurin von diesen Filmen eigentlich eine Aktivistin ist und nach dem ersten Film 2011 hat sie auch eine Aktion gestartet, so Miss Representative, und das ist jetzt eine politische Bewegung in Amerika, die dann gegen Patriarchat in den Medien und überall kämpft. Und ich glaube, es ist auch sehr interessant, es war 2011, dieser Film kam 2011 raus und das war, glaube ich, einer der ersten Impulse, diese ganze ultralinke, sag mal so, Hysterie in Amerika, die dann im Endeffekt zu Donald Trump geführt hat, glaube ich. Mir sind gerade noch zwei Beispiele eingefallen, wenn man sich deutsches YouTube anguckt. Da sind mir zwei Personen eingefallen, die sich ziemlich so verhalten wie dieses Rollenklischee, was da gebildet wird. Und die sind beide sehr unbeliebt. Also einmal Katja Krasavice, kennt man ja wahrscheinlich, ist eine Frau, die sich komplett sexualisiert darstellt, so wie der Film das ja behauptet, dass das die Rolle wäre, die man bei einer Frau sehen möchte. Kommt nicht so gut an. Und dann gibt es noch Flying Uwe, das ist so ein ziemlich männlicher Kerl, würde ich mal sagen. Der ist sehr muskulös, schreit, macht Sachen kaputt und der ist auch nicht so beliebt. Also scheint ja irgendwie nicht ganz aufzugehen. Ja, aber ich wollte, für mich war der erste Film, The Misrepresentation, wirklich schon teilweise in so einer so Werbespot für Hillary Clinton. Das war, weil sie wurde da gezeigt. Ja. Und gleichzeitig irgendwie für Condoleezza Rice. Ne? Also konnten die sich auch nicht ganz entscheiden, ob jetzt Demokraten oder Republikaner. Ja, ich muss auch gestehen, sie haben auch Sarah Palin da gezeigt. Haben auch gezeigt, dass sie da auch sehr stark klischee-mäßig behandelt wurde. Aber Palin wäre ja eher eine Werbung dafür, weniger Frauen in die Politik zu bringen, wenn es darauf reduziert. Ja, ich muss sagen, Palin wird auch sehr viel verteufelt und es gibt auch einige Dokumentarfilme, die zeigen, dass sie 2008 eigentlich total falsch dargestellt wurde. Und viele Sachen, die wir behaupten, von Palin gesagt wurden, wie Alaska und ganz viele diese Blödsinnen, die wurden zum Beispiel auch von Tina Fey gesagt eigentlich. Aber genau, deswegen ist ein anderer Fass, aber die Sache ist halt, dieser Doku habe ich das ein bisschen im historischen Kontext betrachtet und eigentlich ist es so, weil all diese Leute, die dann Rachel Maddow alle die anderen amerikanischen Moderatoren, die da in diesem Film vorkommen, die haben wirklich 2016 sehr stark gegen Trump gekämpft und diese ganze Hysterie ausgelöst und die dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass Trump so gewählt wurde. Deswegen finde ich, dass es ich finde, dass diese solche Dokus auch sehr so eine negative Wirkung haben können. Ja, das ist aber und eigentlich auch eine gute Sache, dass sonst werden ja so Dokus und so Motivational Speeches und so oft einfach so geteilt und hingenommen. Und ich finde das schon gut, dass es auch Dokus gibt, die rauskommen, wo Leute das sehen und sagen, das ist falsch, das stimmt nicht. Ich finde das sehr gut, dass Leute das hinterfragen, was sie da gezeigt bekommen. Es wird ja immer so behauptet, dass es nicht so ist. Bei vielen Menschen mag das auch zutreffen, aber ich finde das schon gut, dass es überhaupt Leute gibt, die sowas sehen und dann darüber reden. Und sie machen wir ja auch gerade, ne? Und das halt nicht einfach so hinnehmen, was gesagt wird. Ja, das auf jeden Fall. Aber für mich war es eher so, es war eher keine Doku, so eine Objektive. Und das Ziel war nicht Objektivität, sondern eher so eine Botschaft. Das ist für mich Propaganda, ne? Naja, ich will das Wort Propaganda nicht sagen, weil es immer so negativ ist. Eine Botschaft. Für mich ist diese Regisseurin keine Dokumentarfilmregisseurin, sondern eher so Aktivistin. Meinst du, weil das zu subjektiv war, was sie erzählt hat? Ja, absolut. Ja, ich weiß halt nicht, ob man Objektivität überhaupt hinbekommen kann bei einem politischen Thema. Das ist schon ziemlich schwierig. Also komplett 100% objektiv ist ja eigentlich niemand, oder? Klar, 100%. Ja, absolut. Du kannst dir halt Mühe geben, nicht unfair zu sein, aber also. Aber man kann versuchen zumindest, weißt du, man kann zumindest andere Meinung aussprechen lassen oder es gibt schon andere, ich kenne andere Dokus, die das besser machen sozusagen. Also man sollte schon irgendwie sagen, wir fragen die Gegenseite jetzt auch mal zu dem Thema. Das ist im Prinzip das Hauptprinzip. Das ist ja, was ich auch so schade finde. Ich würde zum Beispiel liebend gerne auch mal mit einem Elliot Tender ein Gespräch führen, aber oder mit Susi oder mit Tarek und so weiter. Aber die blocken halt alle sofort ab. Man kann halt mit denen nicht reden. Aber im Pass ist schon kontaktiert. Man kann mit Jäger und Sammler nur reden, wenn sie sagen, vulgäre Analyse kommt auch, aber ohne Maske und wir haben eine Kamera. Also. Ja, aber ich meine, weil das ist vielleicht eine Überlegung wert. Ich glaube, das wären auch auf jeden Fall interessante Gespräche. Aber die Sache ist, ich weiß nicht, ob irgendjemand versucht, der außerhalb dieser ganzen Kontroversen, die sich ergeben haben, diese Leute auch so zu kontaktieren, sodass man sich unterhalten kann in einem Hangout, wie das bei anderen üblich ist. Wir haben das noch nicht, glaube ich, oder? Wir haben, glaube ich, noch keinen. Doch, doch. Ihr habt ihr auch. Ich kenne jemanden, der lustigerweise eine Transperson ist und deswegen, glaube ich, ein bisschen besseren Draht hat zu André, dass der André sympathisch ist. Also es ist auch tatsächlich ein Junge, der sich gerne Frauenklamotten anzieht und sich schminkt und nicht wie André einfach nur sagt, ich bin ganz besonders. Also, gut, ich will das jetzt auch nicht werten, aber ne, dass man so ungefähr weiß, worum es geht. Und der hat so André halt auch manchmal irgendwie gesagt, sag mal, hier möchtest du nicht mal mit denen reden, so schlimm sind die gar nicht, ich kenne die und so weiter. Und es sind nicht die bösen Nazis. Und hat er gesagt, weiß nicht, mal gucken. Aber also kam bisher nichts. Ich bin immer noch geblockt bei ihm. Also er hat sich, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Er hat selber so noch ein paar Tweets rausgehauen oder halt auch Kontra bekommen und nicht sofort geblockt und auch gesagt, okay, manche Sachen waren vielleicht doch nicht so gut. Es gab da auch einen bekannten Fall, ich weiß nicht, ob ihr den YouTuber Abe Lali kennt, der ist relativ groß, der hat auch manchmal André kritisiert und ist das ein bisschen diplomatischer angegangen als wir. Also er hat ihn halt nicht direkt gesagt, du bist ein Trottel, lösch dich, sondern hat halt ihm gesagt, okay, ich weiß, du meinst es ja nicht böse, aber... Ja, und André hat ja trotzdem direkt geantwortet und meinte, ja, du meinst es auch nicht böse, aber du liegst komplett falsch. Aber die haben auch nicht wirklich miteinander geredet. Die haben halt abwechselnd Videos gemacht. Fun Fact zu dem Video, André hat da aber weitergemacht und hat von Familienmitglieder SternchenInnen geredet. Also André hat das Wort Mitgliederinnen erfunden, warum auch immer. Das ja, hat nichts zum Inhalt zu tun, aber es ist schon ein bisschen witzig gewesen. Okay. Ein Gespräch geht irgendwie nicht, glaube ich. Nee, ich glaube, die blocken sehr schnell. Das aber ihr könnt ja mal fragen, vielleicht kommt ihr ja, dann. Ja, also ich weiß nicht. Also bei Susi sind wir geblockt auf Twitter. Bei Susi sind wir auch geblockt. Das wundert mich, aber. Und ansonsten, ich weiß nicht, also ja, vielleicht, wir probieren es einfach mal, vielleicht ergibt sich da was. Aber gut. Super, das heißt also, ich denke, wir sind so gut durchgekommen durch die beiden Dokus. Also jetzt würde ich sagen, also ich möchte auf jeden Fall abschließend auf jeden, sowohl eben als auch Dorian vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit hattet. Es war super, ein super Gespräch. Wir haben also jetzt sozusagen die beiden Lieblingsdokus von Susi Grime ein bisschen durchkauen können. Dokus. Und nein, also ich meine, also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr kurzfristig Zeit hattet. Dennis konnte heute leider nicht, er ist sicherlich das nächste Mal wieder dabei. Und ja, Leonid, vielen Dank, dass du heute auch dabei warst. nein, also wir wollten dann auf jeden Fall euch beiden, weil ihr habt ja auch so, ihr habt auch viele Videos zu ähnlichen Themenbereichen gemacht. Also deswegen dachte mir, und das hat sich bewahrheitet, top, vielen, vielen Dank. Gut, dann, ich weiß nicht, ob Leonid noch was abschließend sagen wollte. Nee, alles gut. Nee? Okay, dann danke ich auch allen, die zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche ansonsten allen einen schönen Abend. Ja, und ja. Falls wir die morgen arbeiten müssen, morgen früh, einen letzten Arbeitstag vors Wochenende und dann seid ihr durch. Ciao. Danke und ciao. Tschüss. Tschüss.